Und dann Los kann geht's. losgehen. Herzlich willkommen zur Sitzung. Soll ich jetzt die ganzen offiziellen Zooms machen, nachdem Motto eingeladen wurde für das Gericht? Gibt es noch irgendwelche Einwände gegen die Tagesordnung? Nein, ist es nicht. Hat jeder das Protokoll vom letzten Mal durchgelesen? Gibt es noch Anmerkungen zum Protokoll? Können wir es abstimmen? Ist irgendjemand gegen das Protokoll vom letzten Mal? Das ist ein netter Fall, dann ist es abgenommen. Top 1 aus der letzten Sitzung. So. Berechtigung und Vollmachten bei der Sparkasse vornehmen. Also das Protokoll jetzt unterschrieben. Jetzt muss ich halt den Termin mit der Sparkasse machen. Dann hat der Detlef schon die entsprechende Person gesagt. Mit der muss ich jetzt quasi was ausmachen. Snafu oder Wanninger hat sich. Moment, zu den Punkten will ich bloß wissen. Ist das ein Punkt, der beim nächsten Protokoll wieder erscheint oder ist das erledigt? Wenn es erledigt ist. Ich würde im nächsten Protokoll nur neu schreiben, Kontobevollmächtigungen anpassen, mehr nicht. Okay, alles Und dann klar. können wir erledigt dahinter schreiben oder ist noch offen. Okay. Nur ganz kurz zum Protokoll. Wo hast du das ins Wiki gestellt? Auf unsere Seite im Wiki. Und zum Beispiel. Da ist noch ein kleiner Bug drinnen und zwar, das habe ich auch schon festgestellt. Geh mal zurück auf die Mittelfrankenseite. Wenn du auf Vorstand gehst, taucht es nämlich nicht auf, sondern da Nee, musst du du musst aufs auf den Sitzungsprotokoll Bezirk. gehen. Ja, genau. Du darfst nur auf den Reiter Bezirk klicken und dann steht ungefähr in der fünften Zeile Wiki und dann klickst du drauf und bist auf unserer Wiki-Seite. Nein, Wiki-Seite habe ich schon gefunden, Aber aber ich habe, wenn ich auf Bezirk drücke, hat er mir das das Protokoll Protokoll nicht kriegst du nur angezeigt. beim Bezirkspartei da. Das ist ja ein Unterpunkt ganz oben. Nein, es gibt nämlich einen Punkt Sitzungsprotokolle, aber da kommst du nicht zu den Sitzungsprotokollen. Das ist das Wo ist Problem. der Punkt? Den kenne ich gar Auf nicht. der Wiki-Seite Mittelfranken rechts in Moment, diesem, gehen wir eins das zurück, klären wir gleich, weil das unter ist nämlich Offizielles. wichtig. Ja, schauen wir mal. So, also ich habe die Seite offen und dann springe ich wohin? Rechts Rechts hast du da. doch Offizielles, oder? Da Und da ist der vierte Punkt von Sitzungsprotokolle. oben Sitzungsprotokolle und dieser Link Ach führt so, nirgendwo der hin. war Der führt zu Protokolle. unsere Das sind noch Seite. zwei Protokolle drin. Das Nö, ja, aber nein, November Bezirk. ist vom vorigen Dann gehe ich noch. aufs Wiki, ne? Nee, das ist unsere. 14. November war es? Achso, 14. war die Dings. Ja. So, jetzt muss man das Weiß nur nicht, mal was sagen. das Da steht hier bewirkt. Ach, da offiziell, da oben steht steht es. Bezirksvorstand 25. war ja Mittelfranken. letzte. Ja, ich war gerade irgendwie im Monat vertauscht. Sorry. Ist das dann hinfällig? Ja, Okay, dann definitiv. melde ich bitte weiter. Ist alles gut. Gut. Snafu Jetzt oder ist Wanninger, wieso haben wir das noch drinnen? Weil die Leute sich anmelden müssen. Und weil die Schulung noch nicht stattgefunden hat, die du selber angesprochen hast letztes Mal. Du hast es jetzt mal gesagt, eine der nächsten Sitzungen werden wir gemeinsam eine SNAFO-Schulung machen. Und deswegen steht es drin, weil es steht so lange drin, bis wir es gemacht haben. Das habe ich garantiert nicht ich gesagt. Ja, wir können das ja nachhören. Wir haben alles aufgenommen. Ja, alles aufgezeichnet. Überwachung pur. Übrigens, Heimlich NAFO habe gemacht. ich Anmeldung schon da. Also ich bin auch freigeschalten und wenn irgendwas bekommt, kriege ich automatisch. Also kann ich Kriegst du die Mail? dann. Das ist bei dir schon funktioniert schon. Also Zumal ich einstellen, einstellen, erledige, geht schon. ja. Ja, wer ist, ansonsten fehlt noch ist der Der Fabian schon. Fabian, aber ich Der schätze Fabian mal, ist dass der es wahrscheinlich auch nicht. hat. Ja, okay. Vielleicht. Versammlungsleiter, kann ich das jetzt erledigt abschreiben? Ja, kannst du jetzt erledigt Okay. abschreiben. Nächste. Umbau des Protokolls, das ist, habe ich keine Zeit gehabt. Ist es dann noch offen oder wird Hallo, das erledigt? ist, das kannst du eben, das müssen wir nicht mit aufnehmen, weil entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Also, Das das ist müssen blöd, wir. wenn wir Sachen Wie machen. kannst du? Daniel, glaube ich. Ich Ich mache mache es das doch noch ich mach's, ich mach's, nicht. ich mach's beim nächsten Daniel, Mal. ist das? Okay, dann ist es Ja, offen, dann nehme ich es ja. wieder mit. Ja. So. Unterschriftprotokoll ist erledigt. Okay. Siehst du es? Soll ich es besser machen? Nö. Check, wer hat Schlüssel? Also folgendes, ich habe jetzt alles meine Unterlagen nochmal durchgeschaut, alles was ich mit dem Piraten habe, ich habe sowieso nur Ordner. Und ich habe die Schlüsselkarte, die habe ich, weil du mal eine Meldung geschickt hast, die habe ich von Anfang an. Ja? Und diese Schlüsselkarte und dann habe ich dann die sämtlichen Schlüsselprotokolle. Und mehr habe ich nicht. Das habe ich da reingeschrieben. Updated. Jetzt schöpfen. Ich habe keine Schlüssel in meinen Unterlagen, sondern nur Schlüsselübergabeprotokolle, die Schlüsselkarte. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist, ich habe noch eine Stelle, wo ich was suchen kann, weil ich einen Autowechsel hatte, aber ehrlich gesagt glaube ich es nicht dran. Also ist es noch offen, übernehme ich wieder. Ja, wie viele Schlüsselkarten haben wir? Schlüssel haben Also wir wir hätten zehn, oder? 10 und 7 nochmal 10 haben wir ausgemacht. gehabt, Und 3 haben wir sieben. da noch gehabt, 3 hat man Das heißt, du addiert, hast sieben dann soll ich sie Protokolle? mitnehmen, Und drei. weil Du hast es. sieben Schlüsselprotokolle. Ich habe jetzt Und das. 8, weil Marlon sagt auch, und wir Aber ist haben ja wieder leider gelöscht. versäumt, den faktisch. Weil wir haben ja in unserem Schlüsselübergabeprotokoll stehen, wenn einer den Schlüssel abgibt, dass er dann von uns auch offizielle E-Mail erhält, dass er den Schlüssel abgegeben hat. Das haben wir nicht gemacht, aber ansonsten. Wie würde es passieren? Okay. Also die drei eingehaltenen Schlüssel sind halt in seinem Protokoll schon verschwunden. Ja. Vielleicht steht nur, dass man per E-Mail anmalen muss. Also ich weiß bloß, dass sie am Anfang in dem Karton waren, weil wir alles in dem Karton haben. Aber dann muss es halt wahrscheinlich nochmal mitgenommen zum Stempeln, oder? Nein, jetzt bin ich nochmal wegen Stempeln, das wäre mir nur wurscht gewesen, sondern weil wir hatten sie da einen Tresor, und dann habe ich gesagt, das ist eine Handkacke, weil ja jedes Hektar einen Tresor ran kann. Dann habe ich es noch mitgenommen, dann haben sie bei mir da halt in meiner Schlüsselecke gelegen und dann hatte ich eben den, dann war der Wunsch da, dass ich mitbringen, weil der andere eben verschwunden Bus da war, der, dieser Malon oder sonst was. Und müssen den Lüftungsschlüssel geben. Dann habe ich zu dir mitgebracht. Das heißt, entweder sind sie bei dir oder sie sind hier irgendwo. Dann können wir höchstens nochmal im großen Tresor irgendwann schauen. Aber ich habe den schon mal durchgeschaut. Waren die noch in der Tüte oder war das bloß? Die waren, glaube ich, in einem Plastiktütchen drin, wenn ich alles durch. Das ist irgendwie eine typische Piratenaktion. Wir tauschen das Schloss und machen ein neues sicheres Schloss mit Schlüsselkarte und dann verlieren wir die Schlüssel. Ja, ich war nicht zuständig. Neue Schiffe und hauen eine Planke durch. Dann schreibst bitte ins Protokoll, drei Schlüssel noch nicht, sind noch delokalisiert. Nicht gefunden, noch nicht aufgetaucht. Nach aber das sind ja nur Schlüssel von Jan. Drei Schlüssel wird noch gesucht. Genau, nach Schlüssel wird noch gesucht. Nach drei Und ich werde aber das dann übernehmen wieder ins nächste. Ja, übernehmen halt nur das mit den drei Schlüsseln wird noch gesucht. Nee, dann fällt auf den Überblick, um was da geht. Ich mache immer den ganzen Punkt oder er verschwindet. Deswegen sind ja die Protokolle so unübersichtlich. Nee, die sind total klasse. Hausordnung auf der Happy. Erledigt. Gut. Habe ich allerdings zwei Punkte, die ich noch dem Stefan sagen wollte. Und zwar einmal haben wir im Prinzip, wenn wir den Mittelfranken die Homepage aufmachen und wir gehen nur auf den Bezirk, dann steht hier unten drin, der Vorstand wurde für ein Jahr gewählt, 2014, der Satz muss noch geändert werden. Kann man wieder extra sein. Ne? Also das muss man machen, ja, und dann passt das alles andere direkt und passt. Na, das mit der GO und die Satzung müssen wir noch anpassen. Da habe ich mit dem Ian geredet, weil der Importer haut mir mal hin. Ich würde das als Einzelkopie, das ist dann zwar manuell. So, das heißt, die GO muss ich die irgendwann auch abgeschlossen. Ja, genau, das muss irgendwann fertig haben. Aber das halt, um dann praktisch die GO-Änderung hast du schon eingeschrieben. Die Geschäftsordnung haben wir doch noch gar nicht großartig geändert. Nein, die Satzung mal. Ja, GO ist ja was anderes, das war ja unsere GO hier. Genau. Die Satzung haben wir ja das geändert. Die Satzung beim Blinde, da gibt's ich das schon mal geändert, alles. Ich möchte nur die Seite mit Samtmenü und ein Lieferbo importieren. Deswegen haben wir ausgemacht am Sonntag, dass ich das als quasi 1:1 rüber probiere. Und dann muss man halt in Zukunft eben aufpassen, falls das jemand anders macht, wenn der wirklich geändert muss, auch auf der Webseite. Ja, okay. Okay, nächster Punkt. Reparaturen ist noch offen. Webseite aktualisieren. Noch eine Frage noch zu den Schlüsseln. Das geht aber nur um die Schlüssel von hier drin, nicht von draußen. Draußen kannst du einfach nachmachen lassen, das bringt dir nichts. Nee, ich frage nur. Und die E-Mail von Stefan Wasinka hat noch keiner geantwortet von euch. Er hat darum gebeten, den Schlüssel behalten. Nee, im Prinzip müssen wir das jetzt entscheiden. Brauchen wir da einen Beschluss oder können wir es einfach so entscheiden? Das besprechen wir jetzt. Nee, brauchen wir einen Beschluss. Der hat ja ein offizielles Schlüsselübergabeprotokoll. Und warum soll der Stefan Wasinka nicht wie jede andere vertrauensvolle Person einen Schlüssel haben, wenn er das haben will? Und also ich zum Beispiel habe nichts dagegen. Ich würde sagen, ich habe es nicht. Ja, ich habe auch Kinder, der sagt, der schließt halt ab und an für die Yuppies auf und der will die Rechner irgendwann mal was machen. Nee, und es sind ja jetzt auch mehr Rechner da. Wenn wir rein theoretisch ja alle drei Schlüssel noch hätten, ist das auch kein Problem. Ne? Also, weil es ist das Problem, weil das jetzt keine Excel mehr da sind. Hm. Ansonsten wäre es ja kein Ding. Also hat irgendjemand was dagegen, dass der Stefan den Schlüssel halten kann? Ist immer gut, wenn man noch jemanden hat, der sich auskennt, den man einfach mal, der auch nicht so weit weg wohnt. Wir sollten nur sehen, dass wir entweder die Schlüssel finden oder sie offiziell für verloren erklären und dann entweder neue Schlüssel machen oder das Schloss austauschen. Aber nicht mit dem Stefan, was sehen Sie, das steht doch gerade woanders. Ja, es kann sein, aber ich habe jetzt auch, was gerade zum Schlüssel passt. Es hat ja unter Sonstiges. Ja, genau, ich schreibe es nein, Stefan. Also, die Reihenfolge wird hier immer ganz toll eingehalten. Stefan kann. Ich es ja selber behalten. Ja, ne? Genau. Okay, alles klar. Watch your mouse. Weiter. Webseite aktualisieren. Neue Vorstände eintragen mit Gilt, gegebenenfalls Bilder bei der FOSI erstellen. Erledigt. Erledigt, genau. Und dann das nächste. Haben wir jetzt ein neues Gruppenbild? Haben wir jetzt ein neues Gruppenbild? Nein, so, die Einzelbilder habe ich alle gesehen auf der Webseite. Das ging es eher. Ja, aber das Gruppenbild wäre auch schön. Nee, Gruppen 6 haben wir noch nicht gemacht. Können wir noch eins machen heute? Ja, bevor ich gehe. Ich oben im Auto. Also, wenn wir sich alle schön genug fühlen. Wir hätten auch jemanden, der ein Foto abdrücken könnte. Genau, wir abdrücken. Dafür würden wir es halt schicken, weil der Daniel dann abhaut. Also, weiter. GO des neuen Vorstands ändern. Genau. Impressum, Pressekontakt. Ja, muss das hat er geändert alles, das habe ich passt. Aber das passt jetzt nicht zur GO, oder? Nein, das war eigentlich damals nur Webseite. Das gehört eigentlich zur Webseite. Das gehört eigentlich da oben hin zur Webseite. Ja, willst du das nach oben zur Webseite verschieben oder willst du es machen? Nee, wenn du das gut machen könntest. Es sind nur so pixelige Bilder teilweise dabei. Ah, nee, doch, das passt. Also die Webseite ist komplett bis auf den anderen Satz fertig. Was machen wir mit der neuen GO? Oder mit der geänderten? Ja, also dann springen wir rein, die GO. Warum ist da kein Link? Da oben muss noch was drauf. Wer? Ja, wo ist denn da der Link? Also der Sitzungsraum, Geschäftsordnung, das Vorteil. Das ist die Nummer 107. Ich hab doch alles hier in den allen Pads drin. Ja, noch einmal. Da kein Link. Okay, also ich habe mir das, also darf ich anfangen? Ja. Okay. Ich habe mir das also nochmal, durchgelesen und ich kann eigentlich nicht feststellen, warum da eine Änderung stattfinden soll. Ich habe mir das genau überlegt, also und habe mir die Sätze auch durchgelesen, habe mir die Angriffsflächen da angeschaut, da gibt es keine. Wir haben jetzt seit 3 Jahren die GEO, also da gibt es keine. Also von meiner Seite, ich lehne eine Änderung ab. Plus 1. Mir ist es wurscht, es ist eh bloß eine NGO. Ja, die ist nur eine Richtlinie und keine... Fabian? Ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal durchgelesen, aber auch nicht im Detail. Ich würde mich eigentlich enthalten, ich sehe es aber eigentlich ähnlich wie Daniel. Die okay. Satzung ist für mich Dennis? Nein, das, was wir letztes Mal beschlossen haben oder besprochen haben, fand ich ganz cool. Also dafür, Michael? Ja. Naja, entweder wird ihr GO einstimmig angenommen oder nicht, weil das ist ja GO, da sollten sich alle dran halten. Wenn ihr das nicht wichtig findet mit der Beschlussfähigkeit, dann... Beschlussfähigkeit ist doch eine Idee, die eindeutig drin. Die Beschlussfähigkeit, naja, mit Mumble, Live und Telefon sind sie nicht geregelt. Wieso, egal ob du dich im Mumble oder im Live befindest, das ändert auch nicht an der Abstimmfähigkeit des Vorstandes. Wenn im Mumble nur 2 Vorstände sind, dann geht es nicht. Wenn im Mumble 4 Vorstände sind, dann können sie einen Beschluss fassen und wenn es 3 sind, können sie es nicht fassen. Na, es ging, glaube ich, eher darum, dass wenn einer im Mumble ist, einer ist live und der andere ist via Skype zugeschalten. Nein, wenn hier quasi drei sitzen und können sie noch einen anrufen oder nicht? Nee, das machen wir nicht. Natürlich machen wir das, wenn es sein muss. Also machen wir es. Okay, der Daniel sagt, wir machen das. Dann machen wir das. Dann geht es. Wenn es sein muss. Dann schreiben wir es aber auch nein, dass es geht. Wir schreiben ja auch nicht rein, dass es nicht geht. Warum sollte es nicht gehen? Ja, verstehe ich ja nicht. Aber wie gesagt, mir ist das wurscht. Ja, aber ihr habt unten rausgeschrieben, Stimmrechte sind nur Mitglied, die im Bezirksverband organisiert sind. Mit dem, wie wir das letzte Mal das umformuliert haben, wird es ziemlich doof, wenn jemand der Bezirksverband wechselt, weil dann ist der immer noch stimmberechtigt, wenn er gar nicht mehr bei uns ist. Ja, aber dann... Na, da geht doch hier um die Stimmberechtigung, steht ja nur vom Vorstand. Ja, darum geht's. Und mit der Stimmberechtigung, die nur Mitglieder im Bezirksverband organisiert sind, das könnte man theoretisch auslegen, von wegen eigentlich jeder, der im Bezirksverband ist. Also stimmberechtigt sind nur Mitglieder, die im Bezirksverband organisiert sind, macht meiner Meinung nach in einer GO für einen BZV-Vorstand keinen Sinn, dieser Satz. Bei welchem Absatz seid ihr gerade? 32. Das war der einzig sinnvolle Satz, der rausstreicht. Deswegen, okay. Der GO ist so weit unten, ich bin die Gordon. Ich habe den Link reingepackt, das Pad. 107. Ist diese Regelung eigentlich in der Satzung vorgegeben? Es geht hier um die Stimmberechtigung vom Vorstand. Für irgendwelche Beschlüsse. Also warum, sagen wir so, warum überhaupt ist die Abstimmungsberechtigung in der GO drin ist, also ist mir persönlich schleierhaft, aber braucht man das an sich? Ja, das keine Ahnung. Der Vorstand das macht nicht viel Sinn. Sowieso stimmt. Ich glaube, wir können uns per GO eh nicht einzelne Vorstandsmitglieder irgendwie das Stimmrecht einschränken. Ja, also das wäre die Konsequenz. Ne? Die GO ist so und so nur eine Richtlinie. Und wenn wir dagegen verstoßen und trotzdem abstimmen, dann kann ich keine haftbar machen. Dann kann halt jemand sagen, euer Antrag ist halt angenommen, weil es gibt einfach Grundsätze. Also jetzt mal grundsätzlich. Hat denn irgendjemand, so wie wir es jetzt hier geschrieben haben, dass wir das rausnehmen, dann reinnehmen, hat da irgendjemand ein Problem damit? Wäre das schlimm oder? Mir vollkommen schnuppe, weil es eigentlich nichts ändert. Das heißt auch, der Vorschlag ist beschlussfähig. Das ist doch in sich so. Also, wir haben hier zwei Dinge drin. Wir haben also, wenn mehr als die Hälfte anwesend, im Mantel, live oder per Telefon da ist, für mich zählt immer die einfache Mehrheit. Wenn das damit ausgedrückt ist, sage ich ja. Das geht das so automatisch. Das ja. Ist ja. Also brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Jetzt nur die ganz doofe Frage. Das war jetzt ein Widerspruch in sich. Steht ETC dabei, etc. Das etc. habe ich nicht. Naja, etc. ist, wenn's, wenn jetzt zum Beispiel bei, Skype wäre. Beim Chat zum Beispiel, oder Skype oder was, okay. Ja, naja, nicht, ja, Skype, was wir auch immer jedem mag, oder irgendwann, keine Ahnung, haben wir live Hologramme. Genau. Wir müssen einfach mal in die Zukunft denken. Okay. Also wir haben irgendwie per Telegrafen so. Also können wir es jetzt so, sollen wir es so drin lassen oder nicht? Was soll so drin sein? Gibt es denn jetzt ein entscheidendes Problem noch? Oder können wir die einfach so, wie es jetzt formuliert ist, nehmen? Man macht wieder den Klammersatz raus, derzeit 4, das ist unnötig. Und dann müssen wir das nächstes Mal wieder ändern. So, ja, deswegen auch derzeit 25.11. Ja, mach das so einfach raus. Mach das einfach raus, aber gewahr. Das musst du jetzt mal wieder ändern. Mehr als die Hälfte, das passt. Weil dann, wenn man ist die einfache Mehrheit. Genau. Und jetzt habe ich den Aufpass, weil ich mich gerade mit Stefan unterhalten habe. Was hast du etc.? Irgendwas wenn in der Zukunft. Skype oder, Arse oder sonst noch irgendwas hast du. Irgendwas oder wenn halt, Rauchzeichen macht. Der Begriff ist eigentlich kein Problem. Okay, also erledigt. Zählt dann auch dazu, wenn man SMS schickt? Ja, theoretisch. Sicher? Kannst du denn nachweisen, dass das nur die Antwort ist? Ja, nee, fernmündlich ist eigentlich fernmündlich. Also SMS wird schwierig. Vorher nur. Weil die zählt dann, wenn ich dich zurückrufe, ob du es auch geschickt hast. Und wenn jemand und das heißt zurückruft und der hat die Stimme aufgezeigt. Was ist, wenn du SMS mit Text-Secure geschickt hast? Genau, das ist das Gleiche. Das ist auch kein SMS. Also bei Telefon zum Beispiel ist es eine Vertrauenssache, finde ich. Das ist hier überhaupt eine Vertrauenssache. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man einen Satz reinmachen muss. Ja. Weil die sieben Leute, die da sind, vertrauen sich, dass sie entsprechend antworten. Und wenn man sowas reinmachen muss, ist ein Misstrauen gegenüber den Vorständen schon vorhanden. Das ist irgendwie strange. Aber gut. Lassen wir es jetzt mal so. Lassen wir es jetzt mal so. Dann ist aber noch was geändert und steht noch was Lilanes drin. Das Protokoll ist umgehend nach Fertigstellung zu veröffentlichen. Bin ich voll dafür. Generalsekretär ist was geändert worden und zwar ist da Wanninger und Snafu dazugekommen. Die Wiki-Dokumentation und die Webseite. Generalsekretär, was sagst du dazu? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, ja. Okay, dann beim Schatzmeister ist noch die Protokolle dazugekommen, bin ich mit einverstanden. Dann beim politischen Geschäftsführer. Hallo Fabian, auch jetzt Facebook, Twitter, alle sozialen Medien, ist es korrekt, wenn du das dazu haben? Die Frage von mir war das letzte Mal auch, alle sozialen Medien, was haben wir denn noch? Wir schreiben alle soziale Mädchen haben. Mädchen. Übernehme ich gerne. Wenn halt zum Beispiel was anderes noch dazu kommt, was weiß ich, Google Plus oder so, sagen wir, ist jetzt der super Hype und dann wechseln wir darauf. Oder was weiß ich, StudiVZ wiederbelebt aus den Leichenteilen. Und dann ist es halt allgemein kalt. Ja, okay. Und wenn du sagst, das eine taucht nichts, dann machst du halt nur das andere. Also, es war bloß an sich Interesse, ob wir noch was anderes haben. Und die andere Frage ist Twitter. Ich habe immer noch keinen Zugang. Ich weiß nicht, wer da zuständig ist, wenn mir da mal was geben will oder kann. Dabei zugängen? Nicht, dass ich glaube, also aber ich kann nochmal nachgucken. Nee, also wir hatten ja mal die Übergabe. Einfach Stefan. Mal Passwort resetten, dann kommt dem Wanninger. Genau, dann kommt es bei uns an. Das stimmt. Automatisch. Und dann hat der andere auch kein Passwort mehr. Und dann. Okay, okay. Aber ist das auf Wanninger oder ein Ziemlich sicher. Wir könnten ja auch unseren Techniker, den Stefan W., fragen, der uns zuhört. Und der hat bestimmt die Passwörter und kann sie Fabian schicken, oder? Das einzige Passwort, was ich habe, ist für Twitter. Ja, davon reden wir mal den Fabian. Schick das mal bitte den Fabian. Müsstet ihr eigentlich haben? Ja, eigentlich. Nee, in dem Secure-Dingsbums war es nicht dabei. Nein. Die letzten Dinger haben Riesenumsätze. Nein, nur von den Berechtigungen her. Wie ich nicht, ich nicht von was? Von den Berechtigungen. Die habe ich ihm gegeben. Achso, ja, die habe ich. Okay, gut. Alles gut. Guck mal, die Beisitzer. Können wir die auch geben? Die beiden Beisitzer haben wir hinzugefügt, Webseite und Podcast. Sind die beiden Beisitzer damit einverstanden, dass sie dafür verantwortlich sind und zeichnen? Ja. Okay. Bist einer, Daniel? Bitte? Bist du auch dabei? Ja. Okay. Das ist eine GU, mein Gott, macht einfach. Dann soll ich weitermachen? Nein, dann sind wir durch. So. Ja, ich würde jetzt gerne anfangen. Ja, dann fragen wir ab. Ist irgendjemand dagegen, dass wir die GO so nehmen, wie sie jetzt dasteht? Nee. Nein, dann ist sie einstimmig so angenommen. Na, du musst da fragen, ob jemand sich enthalten. Dass sich jemand enthalten. Hallo, du musst zählen. Auch keiner? Wir wollen es doch einstimmig. Aber okay. Wir wollen wissen, wie viele Enthaltungen muss da sein. Ja, genau, weil wenn zu viele Enthaltungen haben. Es haben alle dafür gestimmt. Also setzt ihr dann nächstes Wochenende so hoch. Macht halt ja, den Mann nicht so fertig. Den Stefan kümmert sich. Alles klar, nächster Punkt. Änderung zur Bezirkssatzung oder Ergänzung mit dieser Satzungsänderung ist erledigt. Okay, habe ich aber noch einen Einwand. Ja. Und zwar, ich habe festgestellt, dass die Änderung zwar vollzogen wurde, aber oben im Absatz steht immer drin Änderungen am, oder steht dann die Änderung von wann das ist, und das steht dieses Mal nicht hier drin. Muss nur mit rein. Da muss dieser Satz noch hin, dass es jetzt geändert wurde auf diesem Bezirksparteitag. Ja, das ist, wir haben es geändert. Nee, ich habe letztes Mal geändert. Okay. Was muss ich wo schreiben? Auf Wiki oder auf der Homepage? Ganz oben steht, wann Änderungen vorgenommen wurden. Im Wiki, ne? Kannst du uns auch mal schauen. Ne? Wiki ist es da musst du das reinschlagen, und zwar den Bezirksparteitag, das Datum vom Bezirksparteitag, dann ist das auch erledigt. Letztes Mal geändert am und dann das Datum vom Bezirksparteitag. Ja. Na gut, okay. Dann schauen wir mal am Ende der Sitzung, ob das schon erledigt ist, dann können wir den Punkt auch rausnehmen. Terminfindung, politische Arbeit, Fabian kümmert sich. Fabian, wollt ihr einen Doodle rumschicken? Was war das? Was war das? Was war das? Was soll ich dann machen? Du wolltest einen Termin machen, genau. Dass wir uns treffen für politische Arbeit. Ne, das war so, eigentlich für die Klausur. Habe ich verschlafen. Okay. Tut mir leid. Moment, das müssen wir mal ein bisschen. Dann schreiben wir noch dahinter Klausur. Das war ja, genau. Ich habe daheim die Protokolle mal durchgelesen, aber das habe ich irgendwie nicht. Du kümmerst dich drum. Ja. Dann würden wir jetzt zu den Finanzen kommen. Darf ich ganz kurz. Wen soll ich denn Twitter schicken? Fabian. Okay, sorry. Und schick's bitte auch gleich unserem Gensek. Yeah! Dem anderen Stefan. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Passwort zu ändern. Ja, das können wir ja dann machen, weil es ist dann zweckmäßig, das auch wieder die Webseite anzubinden und so weiter. Ja, aber so zur Info, das wurde seit 2011 nicht geändert. Schick's mal durch, mach das. Okay, Finanzen. Also folgendes, ich weiß nicht, ob ihr schon festgestellt habt, und zwar ein ganz wichtiger Punkt ist hier hervorzuheben. Wir haben sehr viel Geld bekommen, Mitgliedsbeiträge. Das war eine gute Summe. Und wenn ihr dann die MBs hier anschaut, dann seht ihr mal, dass die also auch gestiegen sind. Speziell möchte ich herausheben Nürnberg und Erlangen und natürlich den Bezirksverband. Also wir haben sehr viel Geld bekommen. Damit ist diese Mahnwelle vom 6.10. sehr erfolgreich gewesen, wie der Bund für uns durchgeführt hat für Bayern. Das ist eigentlich alles vom Schatzmeister, mehr gibt es nicht zusammen. Ja, wie viel waren es noch ein Bezirk ungefähr? Kannst du nur das letzte Protokoll anschauen? Darf ich den Top 3 vorweggreifen? Weil da ist ja der aktuelle Mitgliederstand und da ist es die Liste. Ich glaube, der Stefan hat es jetzt aktualisiert. Ja, dann möchte ich eigentlich mal 6.12. kurz vorher, wenn ihr die mal aufmachen könnt. Genau, ich frage zu. Und zwar, Können wir jetzt nicht einmal alles durcheinander machen. Ich hatte jetzt eine Frage an den Delle. Ja, deswegen sage ich ja, im Top 3 ist es ja. Nein. Ich habe es ums Geld und nicht um wie viel die Anzahl der Mitglieder. Soweit ich mich erinnern kann, war das 791 Euro. Alles klar. Also, dann. Bei mir sind es 112,80 Euro, geht nur ganz okay. Da musst du mich direkt ansprechen, dann schaffst du das. Gut. Dann war es von dir, dann kommen wir zum Mitgliederstand. Jetzt kommst du schon. Und zwar folgendes: Diese Seite hat unten die ganzen Verbände. Also und weiter oben eine Aufteilung, bei der wir echt nicht klar ist, wie ich das eintragen soll. Nach welchem Schema passiert es? Weil Automatismus gibt es nicht, ist also alles händisch. Wenn jetzt also wirklich irgendjemand sagt, ich muss jetzt nach Adressen das sortieren und das noch Möglichkeit auch noch monatlich, um das oben einzuändern, dann streike ich garantiert und ich lösche es raus. Können wir das den Stefan fragen? Stefan, wie hast du das gemacht? Also in den bisherigen Dumps war es so, dass du bei den Mitgliedern einmal eine Spalte hattest mit Gliederung. Da stand halt dann der KV drin. Und dann gab es auch noch einen Landkreis als Spalte. Und für den einen Teil ist der Landkreis gewesen, für den anderen die Gliederung. Ja, schon, aber was mache ich jetzt zum Beispiel? Als Beispiel, ich habe zwei Mitglieder, die eigentlich in KV Buck wohnen, aber Mitglied in Ansbach sind. Ja. Zähle ich die jetzt zu Ansbach-Land oder zähle ich die jetzt zu Weißenburg? Und solche Fälle haben wir mehr als bloß einen. Da musst du den KV. Naja, du zählst den einmal zu dem KV-Wortcut und bei anderen zu dem Landkreis. Wo wohnt. Oben ist, wo er wohnt, unten ist, wo er zugehörig ist. Genau. Und dann kann es natürlich passieren, dass in Ansbach Land und Ansbach Stadt mehr wohnen, als im Kreisverband Ansbach Mitglieder sind. So wie es auch sind, weil Kreisverband hat ja Ansbach, Stadt Land hat 31 und ja, achso, hast du noch nicht. Weil ich war der Vorstand, hat man gedacht, na, was für ein Kriterium soll ich bitte schön das unterscheiden? Die Frage ist doch, nee, brauchen wir das überhaupt? Also ich hätte gesagt, die KVs unten reicht doch vollkommen aus. Also so Statistik müssen wir doch gar nicht erheben. Also ich weiß nicht, darauf hin, das ist händische Arbeit. Ja. Mach doch einmal nur die Kreisverbände. Ja. Also mir ist lieber, dass das GZEK Mitglieder für Wallis als irgendeine Liste. Die Kreisverbände müssen das ja auch wissen. Die Kreisverbände. Der KV ist wichtig. Was halt einfacher für dich ist. Wenn das obere einfach ist, machst du das obere. Das ist je nachdem, was du willst. Nee, nach Kreisverbänden wäre schon sinnvoll. Ja. Wobei man das ja dann auch ablesen kann, wenn jetzt zwei Leute links, rechts, das ist doch unnötig, springt dann auch. Der Zahlergude ist schon ganz nett, aber wenn das nochmal ist. Wir haben so wenig. Das heißt, bis jetzt ist nur die unterste Zeile aktualisiert. Die Verbände sind alle aktuell, Stand 6.12. Sehr erfreulich, ne? Ja. Fast über die Hälfte. 42,66% ja, die 2 ist schlecht. Der 42 ist okay, aber 6,5 da hätte ich lieber 2 drin. Also Nürnberg hat zum Beispiel 143 Geraden verloren. Ja, Moment, das stimmt ja. Das letzte Mal, was das aktualisiert worden ist. Wir haben das heißt, vom 6.12. zu den letzten Male davor, ja. Wo aktualisiert wurde. Das ist über halbes Jahr. Mitte Mai. Das war die erste Streichungswelle. Also, es steht unten drunter. Ja, da sind noch Leute raus, die nee, also, Gefühl, oder sagen wir so, was hast du für Gefühl, wie viel überhaupt übrig bleiben? Also, für Nürnberg hätte ich gesagt, wir landen von den 158 maximal auf 80, 90. Ja. Was ist das? Ich sagte, die 41,77% haben bezahlt. Das heißt, also, das sind aktive Mitglieder, die bezahlt haben. Und die dann über hinaus nicht bezahlt haben, bekommen noch eine Mahnung und dann sind sie nächstes Jahr weg. Dann bist du bei deinen 80. Ja, schon, aber da, bei den 66 sind ja jetzt quasi die Zahler von der Mahnwelle noch nicht dabei. Ja, aber so ein bisschen traurig, das sind teilweise sehr langjährige Mitglieder, die noch nicht zahlt haben. Also eine Anmerkung habe ich noch kurz zu der Liste. Wenn du das jetzt so machst, dass du nur noch Kreisverbände machst, dann führ noch irgendwo die auf, die halt in keinem Kreisverband sind. Das wäre das. BZV ist ja alles. Ja, aber das ist praktisch die Differenz. Nee, das BZV sollten eigentlich doch nur die sein. Nein, ganz unten sind alle. Okay, gut, dann ist es blöd von der Liste. Ja, okay, gut, natürlich. Es müsste ja kein Problem. Es müsste noch eine Zeile geben, nicht, nur im BZV nicht, genau, nicht den Kreisverband organisieren. Ja, du, das lässt sich aber einfach sortieren, weil da mache ich einfach so die Kriterien in Excel, ist ganz kein Problem. Okay, das ist das Einzige, was man dann halt nicht haben. Das ist nämlich gar nicht so easy, weil zum Beispiel Erlangen kriegst du ums Verrecken nicht als Excel-Listen. Frag mich nicht, warum man es nicht nennt. Kurze Frage, Stefan, ziehst du dir die aus dem Gensektor? Ja. Dann kann ich dir theoretisch meine Formel geben. Ja. Ich habe mir das nämlich mal in Formen verpackt. Dann tu das doch. Also, dann schreiben wir ins Protokoll noch. Nein. Wichtig sind nur die Kreisverbände, die kreisverbandsfrei. Genau. So. Und die Gesamtzahl im Bezirk. Und ich schreibe unten drunter Stefan W. Sendet. Stefan A. Tabellen. So. Ne? Wollt ihr jetzt noch ein Foto machen? Mhm. Ja. Dann müsste aber jemand dann jetzt. Foto machen. Ja, ich habe schon. Okay, nicht schnell. In 5 Minuten? Ja, es geht jetzt nicht um eine Viertelstunde, aber ich habe einfach noch so viel zu tun. Sollen wir die Sitzung unterbrechen? Was? Ja, bisher, wenn ihr den Foto holt. Ja. Nee, aber da ist ja nichts dabei, was ihn interessiert. Was ist denn das für Argument? Nee, aber jetzt kommen wir weitermachen. Oder? Nein, jetzt kommen wir die Termine. Meine Sachen habe ich reingeschrieben. Genau. Ich glaube, das können wir selber lesen. Alles klar. Na? Nee, ich will es nicht wieder ausfüllen. Also gut, dann sind wir mit Mitgliederstand. Fertig, dann machen wir offene Tickets. Top 4 offene Tickets in Banningen. Das sind keine. Doch, da die Nordmann-Tanne. Was ist die Nordmann-Tanne? Was? Herr Lindner, schnell gratis Nordmann-Tanne sichern. Da steht Besitzer Fabian Lindner. Das heißt, ich kann das jetzt nie abschließen, sondern das kann nur er machen. Richtig. Ich habe hab keine Ahnung, wie das Wanninger funktioniert. Ich habe versucht, das Ding. Das ist auch Snafu. Ja, den Eindruck, der hat mich dann auch beschlichen. Ich meine, ich habe ja da vielleicht eine ganz unberechtigte Erwähnung. So, ich hatte meine Zugänge noch nicht, ne? Genau am Tag deines Schreibens dann endlich gehabt. So, Leute, wenn der ein Ticket an euch reist und das irgendwo dann erledigt, dann solltet ihr das auch schließen. Also, das gilt für alle, das machen mehr, dass sie was verarbeiten und dann nicht schließen. Ne? Das ist doof. Zum Zweiten, weil ich ja auch teilweise KV Nürnberg da habe. Ich habe da mal einen Mitgliedsantrag gleich mal gelöscht. Nürnberg das oder Nürnberg? Das war Nürnberg. Das war mit Sicherheit ein Fake. Nürnberg ist hey, ich bin arm. Yeah, voll die Hater und so. Nürnberg. Das ist doch völlig voll die Hater und so. Das habe ich gleich mal und die Adresse von der Schule drin. Da habe ich gleich mal gesagt, das ist ein Fake. Raus damit. Bloß falls sich einer wundert, weil es nicht vorher. Eigentlich müsstet ihr euch die Dinger eigentlich selber ziehen. Ziehen. Ja, aber es müsste KV Landes eigentlich, KV Nürnberg kriegen. Entschuldigung, KV Nürnberg müsste das ja eigentlich gekriegt haben. Log dich mal ein, ich zeige dir das. Du musst dir einloggen. Du kannst das aber schubsen, Ticket. Ja, aber ich wollte es schubsen, da habe ich gesehen, was das ist. Und dann dachte ich, das sparen wir, das schubsen, das schmeckt das auch gleich. Aus bayern.de. Na? Ja, wie alt war er? Oder war das aktuell? Das war relativ aktuell, das war 45 Jahre alt oder so. Weil ich habe eigentlich jetzt hab ja, nehmen. Sorry. Am Montag habe ich Wanninger, habe ich Snafu aufgeräumt, aber da war ich ja weg. Alles klar. Also ich kann den Besitzer von Tickets ändern. Bin ich jetzt irgendwie privilegierter wie ihr? Oder? Nee, die kann man frei leben. Nee, du musst es halt jemand anders zuschieben. So, dann. Ja, du kannst es dir ja zuschieben und dann schließen. Ja, ich kann es sowieso machen, das ist schon klar. Ja, ja. Aber. Das soll ja auch derjenige tun, der es bitte schön gearbeitet hat. Das wäre irgendwie super. Moment, ich muss es hier wieder nur der Zuständige nicht, weil ich habe es gerade nicht gerissen. Okay. Ich könnte ja schon. Also gut, warum schon? Was machen wir jetzt mit der Nordmann-Tanne? Nein, ich wollte weiß nur die Frage, weil ich dazu. Dann schreiben wir dahinter Ticket. Ticket erledigt. Ja, einfach. Erledigt. Gelöscht muss er nicht. Ich warte mal, kann ich das auch unter. Ja, da kommt das denn mal. Das habe ich daheim probiert. Top 5. Konzentration. 10.12. Labo-Sitzung. Wer geht hin? Wer geht hin? Entschuldigung, wie nochmal? Detlef. Ich gehe nur hin, wenn. Ja, genau, Fabian, wenn wir den haben. Fabian? Sekunde mal. Ich muss nochmal Blader hinschreiben, okay? Klar. Wenn er Blader schreibt, geht es. Ah, okay. So. Ja, er schreibt mal irgendwie. So, Moment. Nee, weil wenn da nichts drinsteht, Fabian, kann man es ja nicht den Namen nicht so auf die Sitzung sagen. Schlossen schreibt mal rein. Müll. Nee, das habe ich aus dem Bezirksverband Mittelfranken, gibt es nicht zu melden. Einfach aus. Und nee, ist gerade anders. Er ist doch gerade. Dann schreibe ich hin, Detlef geht hin. Futter. Nimm teil. Für die letzte habe ich reingeschrieben gehabt, ne? Was doch? Wer? Ja, repariert ziemlich lange, da habe ich was geärgert. Ich habe ziemlich lange gesprochen, ich war richtig froh, als ich dann okay, war. Gut. Das ist wie bei uns. Ja, wann ist dies morgen Abend wieder, ne? Ja. Dies morgen Abend, ne? Ja, dann mache ich das noch. Mach ich noch. Ja. Möchtest du eine E-Mail schreiben? Steht im Protokoll. Gut, nächster Termin. Mumble. Weihnachtsfeier des KV Nürnberg. Da war noch die Frage, die wollte ja der Bezirk kapern. Bringt der Bezirk Klüber mit? Hat der Bezirk eingeladen? Hat der Bezirk Geld? Ja. Nein. Und wir keine Klasse, nur die hier. Nein, ich kenne die 2 Euro wieder. Folgendes, zu der Weihnachtsfeier. Wir haben ja um 13.30 Uhr die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Nürnberg für Vorstandswahlen. Genau. Und es schaut ja ziemlich traurig aus bei euch. Jetzt warte mal, dazu komme ich später noch. Jetzt machen wir erstmal. Wenn es Glühwein wird, kommen mehr Vorstände. Nee, weil dann würde es um 15 Uhr nicht fertig sein. Das ist um 15 Uhr locker fertig. Und wenn es noch trauriger ausschaut, ist es ja noch schneller fertig. Okay, würdest du es vorziehen, vom Bezirksverband Leute kommen, die Versammlungsänderung? Es übernehmen? Kommt nachher noch, aber ja, wäre nicht schlecht. Ach, das kommt nachher. Okay, dann halte ich mal immer durch, ja. Weil jetzt sind wir ja bei der Weihnachtsfeier. Okay, Weihnachtsfeier. Und die Frage, ja, es ist schön, dass man die Fragen beantwortet hat, der Bezirk Glühwein mitbringt oder nicht? Ich denke, wir haben irgendwie, wir hätten mal unsere Mitglieder informieren müssen und nicht erst heute für Samstag. Dafür bin ich jetzt zuständig. Wir haben das letzte Mal diskutiert, ob wir Weihnachtsfeier machen und dann war die Idee, wir hängen uns dann dran und Ja, ja, ohne Frage, nur haben wir es irgendwie verballert. Das heißt, wir machen eine Weihnachtsfeier ohne Glühwein einzuladen. Ohne Glühwein und ohne Plätzchen. Ja, gut, korrekt, ich kann, ja. Ich kann, das nennen wir eine sehr platonische Weihnachtsfeier. Also, ich kann jetzt über Facebook und Twitter entsprechend das verkünden, vielleicht noch keine E-Mail. Mailingliste. Mailingliste oder virtuelle Weihnachtsfeier. Ich denke mal, dass da auch schon ein paar Leute, die spontan so die Zeit haben, kommen werden. Kommst du bei Weihnachtsfeier bei uns? Ja, ich sag doch. Wenn, dann müssten wir es über unsere, übers... Also gut, lasst mich die Frage anders formulieren. Oder wir machen die Frage woanders. Wollen wir dazu noch offiziell einladen oder nicht? Oder was machen wir jetzt? Oder verschieben. Oder verschieben. Naja, also es ist halt jetzt blöd, 3 Tage vorher einzuladen. Entweder. Ich würde weder noch. Samstag ist so und so. Ich meine, es ist der 3. Adventure. Mhm. Ja, wenn alle Leute so und so einkaufen gehen wie die Weltmeister. Ne? Also ich weiß nicht, ob da so viel kommen. Ja, ja, aber dann sind viele in der Stadt. Wenn wir es abends machen, machen wir doch abends. Nee, jetzt noch um 3 wollen wir das machen. Nicht ja, gut, das aber ist, also ist nicht um 5 nach 3 wieder auf. Also ich bin, muss zum Geburtstag von meinem Bruder um 3, das heißt, ich bin nicht da. Das heißt, aus Nürnberg ist keiner da, das ist aber doof. Der Rest ist ja noch da. Außer er setzt sich als Nürnberg durchgehen und kommt vorbei. Also ich bin auch nicht da. Ich kann es noch nicht sagen. Also, wir sind Piraten, Leute. Weihnachten ist ein Termin, der ist von irgendjemandem mal festgelegt. Und wir können auch Weihnachtsfeier im März machen, wenn wir wollen. Das stimmt. Ja, wir weil wir sind eine Jahresanfangsfeier machen. Wir machen eine Festivalsfeier. Das ist am 23. Ja, das ist immer lange, da sind wir schon eingeladen worden. Also, jetzt noch einladen, relativ sinnlos, hätte ich gesagt. Ich hätte es verschieben. Fällt aus. Nee, oder die Weihnachtsfeier findet doch sowieso statt, vom KV Nürnberg. Ist darum, ob wir das so, die machen nach dem Mitglied von der Weihnachtsfeier. Ja, die machen uns auch. Ja, dann nochmal ein und sagen, es sind natürlich alle herzlich eingeladen von aus ganzen Mittelstand. Das war nicht die Diskussion vom letzten Mal. Sondern die Diskussion vom letzten Mal war, machen wir eine Weihnachtsfeier? Und na, ja, es war ein positives Meinungsbild. Ja, und dann war, wir kapern die vom KV Nürnberg. Doch, ja, genau. Wir kapern die vom KV Nürnberg. Das heißt, aber wir kapern die vom. Die Mitglieder von KV Nürnberg heißt, wir übernehmen sie quasi und machen das uns zu unserer eigenen Weihnachtsfeier zu eigen. Nee, was natürlich. Der Stammtisch, unser Stammtisch dann sein, den wir kapern. Wir haben mal ganz blöd gefragt, wir hatten überhaupt am Samstag Zeit, wer ist denn sicher da von uns? Also ich hätte Zeit, ich könnte Begeisterung suchen. Es geht ja bloß. Aber ich komme alleine, feiern mit mir alleine weiter. Lange Rede, kurzes Sinn, wir lassen es einfach ausfallen, okay? Ja, bei der Begeisterung hier, aus, ja. Ich glaube, wir können mal eine Piratik. Die Euphorie wurde durch die Realität aufgefressen. Machen wir halt einfach mal einen piratigen Kneipenabend oder so. Ich wäre für Frühlingsanfangsfeier. Ja, irgendwie sowas. Aber Hauptsache einfach mal ein bisschen Teambuilding. Einfach mal persönlich ohne Politik. Was trinkt man? Operation System Update Feier. Genau. Gut, nächster Termin für der erste ist Bezirke-Vorstehende Mumble. Wer war am Montag da? Ich, kurz. Und? Also, irgendwas zu berichten, was Interessantes? Nee, wenn dich interessiert, muss ich so gut da sein. Ja, aber wenn ich Zeit hätte, wäre ich da gewesen. Tut mir leid, ich bin nicht hier in Nachbarn. Könntest du das nächste Mal aufnehmen und als Podcast zur Verfügung stellen? Nein. Ist schade eigentlich. Detlef, könntest du mal eine kurze Zusammenfassung geben? Ob irgendwas interessant ist? Der Detlef macht es nicht, aber ich gebe dir die kurze Zusammenfassung. Weltbewegen war es nicht. Es war so, dass die Sitzung am 4.1. Weltbewegen sein wird und da werden quasi Themen gesammelt, dass man sich ins nächste Pad eintragen und es vorbereiten kann. Ansonsten kann man in das Pad reinschauen. Das Wesentliche habe ich eigentlich unten drunter geschrieben, aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind ja nur beim 06. Dreikönigstreffen in Bayern. Und dann kommt eigentlich das Wichtige auch von diesem Bezirksvorstände-Treffen. Und zwar das Bezirksvorstände-Treffen in Kipfenberg wurde da Vereinbarung besprochen. Mhm. Ja, und da habe ich euch zwei Links reingemacht. Das eine ist das Themenfindungspad und das andere ist das mit, wann es euch passt, Pad. Und das ist natürlich nur der Eintrag, der auch kommt. Ja? Und das war wichtig und das war aber nach dir, nachdem du gekommen bist. Also das war vor dir, meine ich. Entschuldigung. Dass ihr nicht mitbekommen. Vorher ist nachher, kommt davon, von welcher Sichtweise. Wir haben sehr intensiv nämlich genau über das Thema gesprochen, wo du das letzte Mal aufgegeben hast, Michael. Und zwar ging es darum, wer denn unseren Wahlkampf finanziert. Das ist das wichtigste Thema. Und dieses Thema wurde sehr kontrovers diskutiert, weil natürlich jeder sein Geld behalten will und am liebsten das im LV nehmen möchte. Und deswegen haben wir dann kurzfristig nach einer Dreiviertelstunde Schluss gemacht und haben gesagt, nee, das besprechen wir auf dem Bezirksvorgängertreffen in Kipfenberg. Toll. Und bis dahin sollten wir uns vorbereiten. Und deswegen sollte es ziemlich zeitnah verwenden. Ja, so. Erst nach dem 4.1., wahrscheinlich im Februar, oder nicht? Die Termine so sind so, der 1.26. und der letzte ist der 3. April. Ja. Das klappt im Februar, also never ever. Im April. Eben, im April. März, April. Nee, oder? Wer entscheidet, ja. Ich weiß jetzt, ja. Aber ich sag, der erste Termin ist 26. Februar und der letzte ist 3. April. Aber nicht durchgängig, sondern da sind die Termine zur Auswahl. Ja, weil du gerade eben was sagst, man soll sich ins Bett eintragen, hat mich irgendwie irritiert. Nee, das ist deine Themen. Ja, aber das andere ist auch 26. Das passt schon, ja, wie immer. Bett. Alles egal, was es Bett. 5 Minuten vor der Pause, Daniel muss weg. 3. Okay. Wir möchten unsere Bezirksrat nicht aufhalten. Tschüss, ohne dich. Wenn wir schon nicht unterstützen, sollten wir wenigstens nicht behindern. So, also wir hatten das letzte... Soll ich Pause machen? Letzten Mittwoch. Ich mache ja kurz Pause, also ich kann weiterhören, aber der Podcast hat kurz Pause. Wir sind gleich wieder da. Dann willkommen zum zweiten Teil. Ist der Detlef im Mampel? Aus Erlangen? Ist der Jürgen? Der Jürgen? Jürgen, hörst du uns? Er ist im Pad auf jeden Fall. Der Jürgen, kannst du mal ins Pad schreiben, um wie viel Uhr das Dreikönigstreffen ist? Ich glaube, es war 3 Uhr, bin mir aber nicht sicher. Nee, der wird es noch mitgehen. Gut. Aber wie viel Uhr? Ja, mit Link und allem drum und dran, mit Anfahrtsadresse, alles. Oh. Das ist halt nur eine. Für das gleiche wie letztes Mal wahrscheinlich. Genau. Das kommt. Zu den Erlangen. Ja. Ich hätte noch einen Nachtrag zur LAFU-Sitzung. Das kommt in Erlangen. Ja, in Erlangen. Ja. Bei der LAFO-Sitzung will wohl der LAFO erzählen, was er an seinem wie heißt es schon wieder? Geburtstag. Nein, in seiner Klausur quasi beredet hat. Und da müssen wir ja wohl auch über dieses Thema Finanzen und wer zahlt was geredet. Ich glaube mir, dass es beim Dreikönigstreffen passieren wird. Nein, es war ein Nachtrag zur LAFO-Sitzung. Dass an der nächsten LAFO-Sitzung wohl der Bericht kommt von, ja, genau, von ihrer Klausur. Und da wird es sich auch um die Finanzen gehen. Genau, das interessiert mich sehr. Und wenn es auch interessiert, muss er da hinkommen. Gut. Da gibt es einen Podcast, also eine Aufnahme davon. Die haben zwar immer noch kein Feed geschafft, aber zumindest haben sie die Aufnahme mal. Sehr lobenswert. 5.1 Termin wieder Vorlage. Gaslieferungs. Einfach überspringen. Ja. Einfach überspringen. Na, Kündigungsfristen beachten. Also der 1.8. muss gewechselt werden. Das heißt, wäre gut, wenn man noch den Wechseltermin erschreibt. 1.8. Das ist ja, aber zwei Monate. Der erste Termin, wo man es rausholen muss. Erst der 10. Genau. So. Wir haben den Termin schon so gewählt, wann wir nachschauen müssen. Alles klar. Nicht, dass man, weil wir jedes Mal den nach vorne schieben, haben wir morgen den Termin zum Wechseln. Aus den Kreisen. Will das irgendjemand vorstellen? Sonst kann man es lesen. Nö, können wir. Na, wir können einfach sagen, in Erlangen haben die am 12.12. die Aktion Courage Erlangen. Mit Link. Mit Link und am 6.1. veranstaltet KV Erlangen das Dreikönigstreffen. Da steht übrigens auch die Adresse, das findet in Sportheim FSV Erlangen, Tennenloher Straße 68-91058 Erlangen. Einen Link gibt es noch nicht, Beginn voraussichtlich 14 Uhr. Danke, Jürgen. Zum Erlangen, da war doch auf der Mailingliste diese Frage wegen diesem Anti-Nazi-Verband, die Unterstützer und so weiter, was ich mitbekommen habe. Mm-hmm. Ist das das Courage Erlangen oder gibt es da ein Ergebnis, was zum Sehen, Einsehen haben? Nee, das Aktion gegen Rechts war, glaube ich, generell Mittelfranken. Das Courage ist, glaube ich, eine eigene gewesen. Aber für diese Anti-Nazi-Dings habe ich, wenn ich das richtig gelesen und Erinnerung habe, also hat der KV Erlangen hat sich da beteiligt als Piraten und gespendet. Haben 30 Euro gespendet. Aber ist das irgendwo nachlesbar? War das eine Zeitung irgendwas? Da muss ich mal gehen. Ich war heute in Erlangen der Teil von den Nürnberger Nachrichten, also den Erlanger Nachrichten. Das war eine ganze Seite und wir wurden da auch mit erwähnt. Sehr schön. Gut. Jo, danke. Bitte. Dann haben wir einen KV Nürnberg. Der nee, was ist denn aus Fürth? Aus Fürth, wir hatten geplant, einen Infostand am letzten Samstag zu machen. Der ist leider ins Wasser gefallen aufgrund widriger Umstände, mehrere Krankheiten des Vorstandes. In Fürth geht die Pest rum. Genau. Und mehr gibt es im Moment nicht zu berichten. Wir haben jetzt übrigens eine Piratenfahne, falls sich jemand ausleihen will. Dann können wir die gegen Gebühren vermieten. Vermieten. An andere Kaufhaus. Nee. Dann müssen die uns die aber immer pünktlich wieder zurückbringen und so. Und ja, ja, das ist bei den Piraten kein Problem. Kommt alles wieder dahin, wo es herkam. Genau. Also ne, wir haben nur eine. Ja. So, dann haben wir den KV Nürnberg, Damen Allianz gegen Recht, Veranstaltung mit dem OB Mali. Das ist quasi am Donnerstag. Am Donnerstag, am 10.12. 17.30 Uhr. In der Technischen Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohm. Ja. Und am 12.12. ist der Kreisparteitag mit Vorstandswahlen hier in der Geschäftsstelle. Wir hätten noch Versammlungsämter zu vergeben. Also es wird wahrscheinlich ein sehr kurzer Parteitag, weil entweder bekommen wir einen Vorstand zusammen oder nicht. Es wird höchstwahrscheinlich Dreiervorstand werden oder keiner. Wenn keiner zusammenkommt, werden wir uns in 6 bis 8 Wochen wiedersehen. Dann zur Auflösung. Wie ist deine Einschätzung? Mit der Option... keine Ahnung, ich war jetzt noch ein oder anderen. Also einer hat sich bei mir schon vorstellig gemacht, der als Beisitzer mitmachen würde, aber das nützt gibt's nicht mehr. Relativ wenig. Macht der E-Mail wieder Vorsitzender? Nein, es macht keiner außer mir weiter. Und aber die anderen sind ja anwesend, oder sind die auch nicht anwesend? Doch, die sind anwesend. Dann haben wir noch genug Leute für Versammlungsämter, ich weiß gar nicht, was du für Probleme hast. Naja, es wäre halt immer ganz schön, wenn von irgendwann anders auch Versammlungsamt machen würde, damit die Leute... nicht abstimmen, Versammlungsamt und sonst noch irgendwas machen, Wahlleitung machen müssen. Ich kann im Moment noch nicht sagen, ob ich Zeit habe. Das ist bei mir eher kurzfristig. Also entweder bin ich da, dann mache ich was, oder... Schlecht zum Planen. Ja. Samstag vor Weihnachten ist das not the best Termin. Aber kommst gut, der kam ja... Vielleicht, weiß ich auch noch nicht. In der Stundensumme durch. Mhm. Vielleicht, ja. Ja, kannst du auch noch nicht sagen. Samstag. Wow, ja. Na. Inland? Was ist jetzt Inland? Samstag. Das ist Weißburg. Jungs. Ich wollte jetzt so weitermachen, wie du angefangen hast. Ja, gibt es was Neues auf Nürnberger Land? Ihr habt ja gewählt, glaube ich, ne? Das ist schon länger. Das war schon beim letzten Mal. Ah, ne, das war schon beim letzten Mal, ne? Ja, genau. Hat sich nicht viel geändert. Ihr ist verschrumpft. Naja, dann. Nee, die Neuigkeiten gibt es soweit nichts. Wir machen noch einen Stammtisch am 23. In Schlammerein. In Altenhof. Das wird aber kein richtiger Stammtisch, sondern da ist irgendwie Halligalli in Altdorf. Also das ist wie ein Wohnung, das ist am 23. Ich wollte, ich sage das immer Halligalli. Ich wollte noch was sagen, weil ich vorhin die kleine Disput hatte wegen der Webseite. Hm. Ich mache das jetzt immer so, ich tue die anlegen und exportieren und kann sie dann auf beliebige Seiten importieren und dann halt Akte nehmen, wenn ich Lust habe, muss ich die Bilder noch hochladen. Und der Rest ist erledigt. Das heißt, ich habe jetzt KV Ansbach sozusagen auch schon gekauft, obwohl die noch relativ aktiv sind. Mhm. Also wer das haben will, das macht dann kaum mehr echt das in einer 5 Minuten für eine Artikel. Mhm. Aber wir nehmen hier praktisch Artikel. Nein, also wenn eure eigenen Artikel sollt ihr schon selber schreiben, aber damit ein bisschen mehr Aktivität ist, wie gesagt, also wir haben ja also sonst kaum was, dann tue ich mir das meistens vom Bund, weil in Bayern gibt es ja schon 2 Monate nichts mehr fast, runterkopieren. Mhm. Da waren jetzt zum Beispiel, das wird jetzt, ich habe es glaube ich noch nicht aktiviert, aber sie sind schon auf der Seite im Hintergrund. Eine Pro, wir greifen einen Krieg und dann die offizielle Meinung. Und das werde ich jetzt so aktivieren, das erste Pro. Dann mache ich dann Lückenfüller sozusagen und dann die Parteimeinung darüber, sodass man also alles gleichzeitig. Ja, wie gesagt, kann man gleich schalten, könnt ihr euch überlegen. Kannst du dir Detlef überlegen, mir ist es was. Detlef, deine Meinung dazu? Weil du bist ja bisher diejenige und hast dir bereit erklärt, das zu machen. Weil du viel rumsurfst und rumschaust und die Sachen, täglich, was du gut findest, immer täglich bei uns auf die Webseiten auch angegeben. Ich will mal schauen, ob ich die schon aktiviert habe. Gut. Ich meine, für uns ist es okay, wenn du das weitermachst. Wir würden uns suchen. Ich würde sagen, das besprechen wir noch persönlich. Und für das Angebot, falls es nicht klappt, dann ist das ja nicht klar. So, eure eigenen Dinge müsst ihr schon selber drauf sehen. Die kann ich euch logischerweise nicht abnehmen. Aber das Dumme ist halt, wenn wir halt das Mittelfranken gleiche Artikel auf den Webseiten setzen, weil wir haben ja diese Zeitschrift, ne? Ja. Und dann kommen nämlich 3-mal die gleichen Artikel auf der Zeitschrift, weil die nämlich das einfügen in diese Zeitschrift. Eine Zeitschrift? Ja, das ist eine Zeitschrift. Wo wir auch da drin nehmen. Ja. Piratenzeitung.de oder irgendwie so heißt die, oder? Und zwar die catchen die ganzen Feeds von den einzelnen Homepages, genau. Und schließen. Und wenn jetzt zum Beispiel Ansbach den Artikel übernimmt von Mittelfranken, dann steht jetzt zweimal die gleichen Artikel drin. Deswegen müssen das verschiedene Artikel sein. Das sind so eine Unterschiede. Auf Dubletten können die doch bestimmt suchen. Normalerweise schon. Das sollten sie auch tun, weil ich habe heute nämlich irgendwas gesucht und da sind wir tatsächlich mit einem der Artikel auf der zweiten Seite bei Google schon auftaucht. Da war ich echt verblüfft, weil normalerweise tauchen wir da eigentlich nie auf. Ist doch gar nicht schlecht, wenn was öfters drin steht, dann kommt es bei Google öfters. Okay. kann nicht schaden, wenn es öfters auftaucht. Dann wären wir damit durch. Geschäftsstelle Mittelfranken, gibt es da was? Wir haben noch den KVW. KVW haben wir noch. Okay. Der hat gewählt, neuer Vorstand ist der Andreas Schreiner, Stellvertreter Markus Wagner und der Schatzmeister ist ein gewisser Stefan Albrecht. Den kennt keiner. Vertrauenswürdige Person ist das. So, wir wünschen dem neu gewählten Vorstand viel Kraft und gutes Gelingen und eine schöne Periode. Schöne Periode, ja. wir wünschen euch alle Gute. Dann, der nächste Stammtisch ist am 11.12. Um 20 Uhr mit Vorstandssitzung in der Piazza Europa, Marktplatz 9 in Weißenburg. Weil die anderen Restaurants keinen Platz mehr haben. Genau. Ich war dort anwesend. Ich habe mir das mal angeschaut gehabt. Ich fand es eigentlich ganz gut oder interessant. Es waren, glaube ich, rausgefunden, Stefan, 9 Zahler gibt es, glaube ich, Weißenburg und Unzenhausen und 7 davon waren anwesend. Also insofern fast der ganze Kampf auch. Wir hatten eine schöne Diskussion um das Thema Flüchtlinge mit Krieg im Nahen Osten und so weiter, weil einer so gemeint hat, so was soll er eben am Infostand sagen, wenn Leute ihn fragen, wie so die offizielle Meinung ist und so. Es war eigentlich ganz interessant. Die Leute waren eigentlich ganz gut motiviert. Und ansonsten, ich glaube, die bräuchten auch jetzt im Frühling oder so vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung, vielleicht gerade was Infostände angeht oder so, weil da der Andreas Schreiner auch gemeint hat, dass es sehr schwierig ist, Mitglieder zu werben und aufmerksam zu machen und irgendwann mal da wird es dem KV genau zu gehen. Das ist eine echte Sache mal für die Zudachung, dass man das mal durchdiskutiert, wie man mit sowas... Ganz genau. Die wollen, ich habe da meine was auch eine Aussage. Idee auch wäre, so ähnlich wie wir halt die Stammtische besuchen, dass man einfach mal auch mal einen Infostand einfach wo machen mit einem guten Thema und dann einfach mal lieber mal woanders die drei Leute Infostände zusammenklappen und dann lieber an einer Stelle mal mit 10 Piraten aufschlägt. Weißt du was, ich finde sowas wie diese Themenwochen wie Open Antrag etc. schon gut. Ja. Was ich aber Problem finde, ist, wenn du dann vor Ort bist und du darfst da alles einzeln zusammen glauben. Ja. Was haben wir für Themen, wo kriegen wir die Flyer her und so weiter und wie Papo ist letztes Mal der Deadlifting Flyer bestellt, was ja gut. Ich finde es eine Aufgabe, eigentlich sowas komplett im BZV vorzubereiten, zur Verfügung zu stellen und die müssen einfach sagen, ich möchte gerne, da hast du. Dann hast du Argumentationsgrundlagen, du hast die sämtliche Papiere, du hast Banner etc. Probieren und im Internet zusammensuchen, was wohl gerade wieder läuft. Ja, eigentlich das finde ich eigentlich schwach. Also unsere letzten beiden Infostände, wo wir in Altdorf haben und im Lauf, die waren zusammen und das Thema TTIP und VDS gehabt. Und die Leute haben uns das Infomaterial auf den um 11 Uhr haben wir sämtliches Infomaterial in Altdorf weg gehabt. Also es war fantastisch, das haben wir nie erlebt vorher. Und vorher haben sie gesagt, Piraten, und wieder, ich wollte mir nichts zu tun. Und da sind die Leute gekommen und haben sich informiert und haben sich so diskutiert mit uns. Das war echt klasse. Diese Antragflyer ist da noch irgendwo Bedarf? Wir haben noch genug. Wir können ja sogar meine ausgedruckten Büchlein haben. Die Sache ist halt, Stefan, die Idee haben wir schon beim Bezirksvorstandstreffen haben wir mal ausgekommen, dass man sowas machen soll. Jetzt machen sie es über den Bund. Und wenn der Bund diese Themen vorschlägt, dann wäre es halt auch schön, wenn er zu dem Zeitpunkt, wo ein neues Thema anrollt, auch schon Material hat. Genau. Ja, weil bis wir uns das Material zusammensuchen, ist die Themenwoche vorbei. Ja, also wenn ich weiß, in 2 Wochen habe ich die Themenwoche, dann muss man halt auch dann über den LV halt mal sagen, bitte Themenwoche gut, aber dann muss zu dem Zeitpunkt die Flyer da sein zur Bestellung, weil ansonsten brauchen wir das nicht mehr. Ja, gut, wobei es aber ja so war, dass er die Themenwoche im Wiki unten einen Eintrag hatte, wer alles teilnimmt, Teilnehmer. Und da konnte man sich eintragen und dementsprechend wurde es dann eigentlich schon vom LV mit unterstützt. Da führt eingetragen und so weiter. Warum geht er auf den Weg? Listen rum, dass man so machen sollte. Ich weiß, also ich meine mich zu entsinnen, dass wie das angesprochen wurde im Mumble bei der Sitzung, dass das gesagt wurde. Ja, aber wichtig ist einmal den Mailinglisten, weil im Mumble. Ja, aber insofern, das war schon. Also mir wurde das privat. Das kriegt ja bloß er mit. Na, die Themenwoche haben wir schon mitgekriegt. Die Themenwoche aber, muss halt auch mal das sein. Ja. Und das war ja bestellbar teilweise. Ja, das ist das Problem. Du hast jetzt drei Idee schon. Aber die Idee ist ja schon mal gut, dass das jetzt so läuft und dann optimiert werden. Also es ist ja positiv. Ja. Ja. Aber abseits davon können wir ZV auf jeden Fall eigentlich da anpacken. Gerade ich sag mit Dennis, mit der Fahne, wenn wir dabei sind und die mitbringen oder so, dass man damit anpackt, dann kann man auf jeden Fall pushen. Und ich denke, ja, und ich denke auch gerade, wie du sagst, wenn man zu 10 dann aufschlägt oder so, dann kann man da viel besser agieren. Die Leute nehmen vorbei. Mauer. Ja, ganz genau. Ne? Plan Flashmobs, was Leuten nachlaufen, Gefühl etc. Also, da kann man, denke ich, schon was packen. Okay. Was hast du denn kleine aufs Maul kriegst? Nein, ich meine halt nur, ne? die Idee müssen wir auf jeden Fall aufgreifen. Die ist da eben auch diskutiert worden an dem KV-Vorstand. Vorstandssitzung. Sehr, sehr wenig Topic, aber ich habe es jetzt mal reingeschrieben und sonstig ist, dass im Prinzip die Themenwochen vom BZV unterstützt werden sollen, damit es halt bei den KVs, also samt Infomaterial und Pavillon und so durchgeführt werden kann, ohne groß rumbestellen zu müssen. Sonst noch was aus den Kreisen? Frage, hat irgendjemand diesen Pavillon bestellt? Dazu kommen wir noch. Kommen wir noch. Geschäftsstelle Mittelfranken ist nichts Besonderes. Dann habe ich zwei Sonstiges, das quasi mit dieser Themenwoche gemacht. Die Frage von der Spini Weihnachtsbücheraktion. Ja, da begann noch kurz zur Geschäftsstelle. Wie schaut es jetzt aus? Machen wir Kasse irgendwo fest oder nicht oder was? Die haben wir irgendwann mal gekauft, ist die Strom und gammelt. Das haben wir das letzte Mal schon diskutiert. Ja. Branche, ja. Im Auto aber nicht. Ich kann schon am Sinn, aber ich dachte eigentlich, ich mache Dispenser. Wir müssen vorher noch einen Schlitz neu machen. Vielleicht ein wenig eine kleine Kasse, aber trotzdem. Also die Kasse haben wir das letzte Mal diskutiert. Ja, ist immer festgemacht. Ja. Der Geldschlitz ist drin, aber die Löcher für die Wandbohrung nicht. Wir können seinen Tisch neu bohren, ist das wurscht. Dann also sag mal den Spencer, ob er es festmachen kann. Wenn nicht, dann machen wir es bei der nächsten Sitzung. Okay, dann schreiben wir es nahe. Also nichts Besonderes, schreibe ich hin. Spencer fragen, Kasse endlich anbringen. Ob er es anbringen kann, ansonsten machen wir das. Okay. Weil sonst, wenn die was kaufen, das nicht benutzen, ist sehr gut. Und dann machen wir noch ein Schild drüber, hier Spenden, Dingsbums und cool. Diebstahl zwecklos wird täglich dreimal geleert, schreiben wir noch dazu. Video überwacht. Nicht Video überwacht. Okay. Also. Jetzt nochmal Weihnachtsbücheraktion. Weihnachtsbücheraktion. Es wurden jetzt zu Weihnachten am 24. am Vormittag immer Bücher verschenkt in der Fußgängerzone zusammen mit dem Schiff. Es war so ein Baby vom Merl. Und die Spinni wird es auch weitermachen, aber nur, wenn sich noch ein, zwei Piraten finden. Also sie wird es nicht alleine machen. Was ist diese Aktion jetzt nochmal? Naja, du stellst dich in die Fußgängerzone rein und verschenkst zu Weihnachten Bücher mit einem Flyer, dass Piraten für die es kommt eigene, private, gebrauchte Bücher. Gebrauchte Bücher. Also, gut angekommen. Muss sich jeder selbst beteiligt. Okay. Genau, ja, Bücher müssen noch da. Bücher am 24. Genau. Und diese Flyer haben wir auch da. Der Bildungsflyer kannst du immer, haben wir genug. Bildungsflyer ist da und Bücher sind da. Es bräuchte nur Manpower. Und Bücher. Kurz. Bitte? Der Stefan? Also Flyer sind da nie mit verteilt worden. Haben wir da nicht was neigig? Doch, da war, wir haben so ein Ding, so ein Ding. Ja, die Lesezeichen. Genau. Bildungslesezeichen sind das. Ja, aber die Lesezeichen zähle ich nicht als Flyer. mehr Info steht auch nicht drauf. Und die haben wir, glaube ich, diese Flyer. Ja, das sind so schwarze, längliche Flyer. Die haben wir, okay. Nur noch haben und Männer. Die haben wir auch, also brauchen wir Manpower. Genau. Gibt es da einen Stand oder so? Oder soll man den umschleppen oder was? Das Schiff, also der Stand ist immer an der Zirkelschmiedsgasse, da kriegst du an dem Datum meistens noch, nein, nicht Zirkelschmieds, Pfannenschmiedsgasse, kriegst du, ständig werden wir hier unterbrochen. Das ist ganz entscheidend. Da kriegst du meistens am Platz am 24., weil da relativ wenig los ist und die Aktion läuft über zwei, drei Stunden und kam eigentlich immer recht gut an. Okay. Ja, man kann ja nochmal über die Mailingliste was umschicken. Das haben wir letztes Mal auch gemacht, wer noch Lust hat. Aber die Manpower ist halt dünn, ne? Das ist da auch nicht anders. Und der 24. Ja, ist einer der besten. Wie viel um wie Uhr werden? 12 Uhr oder 1 war es letztes Mal? Vormittag oder Mittag? Vormittag. Weil um 14 Uhr macht alles zu. Genau, ja, ne? Richtig. Also so um 12 Uhr, 11 Uhr war es, ne? 11 Uhr oder was ist es? Warte mal, da wir sind schon am 24. ja? Ja. Fußgängerzone Nürnberg, also 11 Uhr, 14 Uhr. Lass mich überlegen, ich glaube, ich bin letztes Jahr um 10 in der Bucht gewesen, um die Bücher abzuholen. Also wenn ich Bücher habe, ich schaue mal daheim, ich finde die Aktion gut, ich wäre dabei. Fabian ist dabei. Das lang. Kann ich das anschauen? Das lang ist es lang nicht. Mit dir, Stefan, willst du nochmal mitmachen oder eher nicht? Ja. Herr Wassinke. Ja. Ich muss gerade schauen, 24. Das ist Weihnachten übrigens. Ja. Na, du musst das mal so sehen. Du hast ja jetzt auch den Schlüssel, ne? Weißt du, wie lange ich schon Schlüssel habe? Weißt du, wie lange ich schon Schlüssel besitze? Naja, jetzt auch weiterhin. Ne? Ja. Ja, Michael. Aber warum? Spiel macht doch mit. Ja, Michael, jetzt kannst du nicht. Spiel ich weiß. Du nicht. Am 24. Vormittag. Du bist jetzt Vorsitzender und du bist Stadtrat. Dich erkennt man auf das. Und du bist Vorsitzender von Nürnberg. Ja. Genau. Demnächst. Also und du musst dabei sein. Und stellvertretender Vorsitzender. Also und Beisitzer. Also wenn das nur, sagen wir mal von 11 bis 1 oder was, anderthalb, zwei Stunden los, dann musst du dabei sein. Nein. Komm. Na? Okay. Na? Noch nie. Sagst du mir, das ist immer von 10 bis 12 oder was? 10 Uhr Treffpunkt an der Bucht, Aktion 11 bis 14 Uhr. Na, so lange. So lange. Nee, muss nicht. Punkt. Kannst du auch zwei Stunden, eine Stunde. Nimm wenige Bücher mit, dann dauert es nicht so lange. Wenn ihr viele Bücher habt, biete ich euch an, ich fasse wieder in den Treffpunkt. Stell dich doch auch mit hin. Wenn ich sie hinfahre, stehe ich auch dort. Viele Bücher heißt erst dabei. Was ist viele Bücher? So, dass es nicht mit dem Schiff transportierbar ist? 100 Stück. Sinnvoll? 3 oder 4 Kisten. Wir haben hier irgend so ein Schiff. Das Schiff solltet ihr vielleicht auch mal anschauen vorher. Ja, das ist ja, ein Schiff und Räder dran und ein Segel, man kann das so ziehen. Das ist ein gebasteltes. Das ist ein gebasteltes. Und das ist das Segel vom Schiff. Und was? Das ist das Segel vom Schiff. Also wir sind Winde, wir jetzt das heißt, das müssen wir abmachen? Das können wir ja nächstes Jahr machen. Das sind aber nur drei oder vier Nägel. Oder ich weiß nicht, ob die jetzt überall Nägel neu gemacht haben. Aber okay. Also wir haben jetzt drei. Und Fakt ist, Bücher werden noch gebraucht. Immer. Ja. Okay. Bücher werden immer gebraucht. Bücher sind noch welche dann, da? Haben wir einen Austausch. Nein, es sind noch welche im Keller, die Spinne wieder mitbringen. Aber ich ansonsten Stefan, werden, wenn irgendjemand Bücher übrig hat, werden gerne genommen. Ich will rumfragen. Mhm. Ja, wir können ja nochmal rumschreiben, irgendwie eine Mail auf die. Also ich Christina Liste. Hinschauen. Okay. Aber wollen wir dann da wirklich bloß nur das Lesezeug hier reinmachen, sich noch ein bisschen mehr veranstalten? Das lang schon. Es war der Sinn von der Aktion, dass wir dann nicht groß zusätzlich flyern. Aber was ist das für ein Sinn? Sondern einfach der Gedanke dahinter. Ja. Das hilft mehr, als wenn du aufdringlich bist. Okay, ja. Ihr könnt es gern am 24. um 10 Uhr nochmal intensiv diskutieren. Um 10 Uhr nochmal intensiv diskutieren. Ich würde dann diesen Punkt gern abzeigen. Also dann können die auch, vielleicht kommt der Mal ja auch dazu, und können die ganze Geschichte, wie das die letzten 100 Jahre gelaufen ist, erzählen und vielleicht gibt es das ein oder andere Verbesserungspotenzial. Genau. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Wir stellen noch ein paar Moment. Macht ihr eine PM dazu zu der Weihnachtsbücheraktion? Nein. Können wir machen? Warum nicht? Ihr könnt gerne eine machen. Macht ein schönes Bild und dann macht er eine PM zur Weihnachtsaktion. Genau. Das Bild geht aber dann bitte schön mehr dann, nicht bloß eins und dann an mich. Kümmerst du dich drum, Fabian, wie eine PM? Ja, okay, machen wir. Alles noch Bilder und die auch nicht. Ja, klar. Schickst halt mal rum und dann. Ja, man kann ja vorher schon mal ankündigen auch. Klar. So Ankündigungs-BM und danach nochmal eine. Wer ist in der Orange, ne? Der Dennis? Es ist rosa. Dennis, der Menis. Du solltest aufpassen, was ich schreibe. Weil doppelt ist scheiße. Wer ist ein Protokollant? Ja. Jeder, der tippt. Der Dennis will auch mit tippen. Nein. So. Gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen zur Weihnachtsbücheraktion? Nein. Bist du dabei? Nein, hat er gesagt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Bestellung Pavillon. Genau. Die Geschichte, der irgendjemand, der hat es auf die Liste gesetzt, ne? Mhm. An den Pavillon zu bestellen, für sage und schreibe, der Pavillon kostet allein über 400 Euro, glaube ich. Mhm. Wohlgemerkt, der neue mit Logo und... Der ist schön. Moment, der Logodruck kostet nochmal 200 Euro extra. Was? Ja, ich hab mir die Seite angeschaut. Ja. Und dann gibt es noch allen möglichen Schnickschnack. Also der von Nürnberg hat gekostet 180 Euro und den gibt es immer noch. Und bevor ich, also meine persönliche Meinung ist, wir können gern ein paar Jungs bestellen, aber ich würde dann aufgrund des horrenden Preises lieber den von Nürnberg nochmal bestellen. Was ist denn dann an dem, für das, dass er so viel kostet, dann anders oder besser? Ich weiß es nicht. Ursprünglich ging rum, wenn es mehr wie 20 sind, kostet das Ding 115. Dann habe ich gesagt, für 150 nehme ich sogar an für Bug. Den spendiere ich dann. Ja, bloß jetzt kostet knapp 320 Euro plus Logo. Ja, der Witz war eigentlich der des Logo, weil den orangenen Pavillon haben wir ja auch. Mhm. Also ja, da kaufen wir lieber eine Fahne für 20 Euro. Das wäre eigentlich gewesen, den Stamm mit großem Logo und Bügeldruck. Naja, klar, ja, aber ich sage, das war die eigentliche Idee dahinter, dass man sagt, einen neuen Pavillon, der endlich piratisch ist und nicht orangener. Aber wenn das sogar Aufpreis kostet, so teuer 395. Ist. Hast du den Link irgendwo? Ist der drin? Ja, 395 ist der Grundpreis ohne. Und jetzt ohne nehmen wir noch Drock. Ja, boah, fuck. Also einmal das Logo Piratenportal kostet 100 Euro. Zwar auf zwei Seiten 175 und auf vier 320. Auf drei. Dann kostet das Ding was 700 Euro. Dann kostet das Ding 715 Euro. Du hast noch ohne Wände. Seiten, du hast noch keine Wände dabei. Und keine Versandkosten. Jetzt nimmst du noch die Wände dazu, bist du noch mal 200 extra. Alter. Und jetzt nimmst du noch Gewichte, das sind nochmal bei 200, dann bist du bei 1115 Euro. Das stimmt doch nicht, da ist doch Schmuder hin, das kannst du mir nicht erzählen, dass das Ding 1000 Euro kostet. Naja, jetzt müssen sie ja kein Geld verkaufen, jetzt müssen sie sich ja auch nicht verkaufen. Das kannst du aber piratenpartei.de. Ich sag übrigens, bei Ausstattung gibt es kein Unterding. Ich dachte, das ist nichts drin. Das ist ein uralt E-Mail, oder? Ja, schon. Ja, dann haben sie aber ganz andere Beträge. Ja, definitiv ganz andere. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Genau, 150 Euro war der Brüchstein. Jetzt haben wir doch gerade gesagt, den Lev. Genau. Das hätte ich nicht anspendiert. Nehme kriegen wir für 150. Da hätte ich meinen Kaffee nicht spendiert. Das hätte ich ja gesagt. Da hätten wir ja auch nochmal einen. Ich habe jetzt den Mail gesucht, ja. Nee, ja, das ist ja Quatsch, das ist genau der gleiche, den wir auch haben, halt ohne Aufdruck. Ja, da kaufen wir lieber den für, was weiß ich, 100 Watt zerquetschte. Und für die restlichen 200 Euro kaufe ich mir 10 Fahnen, ja, hinten für die Wand, und dann kann ich den komplett zumachen und zwar vierfach. Ja, oder halt die große, genau, die großen Fahnen. Ja, sag ich ja, die großen Fahnen. Und dann jede Stange eine Hänge. Vor allem nur die Gewichte, was 15 Kilo sind, kostet 200 Öcken. Das ist doch das. Ich meine, das ist mit Gold gefüllt. 4x 15 Kilo. Ja, 15 Kilo, also... Na, 15 Kilo? Die gibt es beim Handelversand für 5 Euro die 15 Kilo. Du hängst mit so einem Kabelbänder ran, da will ich nichts mehr weg. Das können wir eigentlich machen. Handel. Da bist du Handelsscheide. Die lange eigentlich auch. Ich würde auch sagen, das komme ich schon noch mal. Ja, wir haben vorhin noch was. Wo unser Gensek gut dran ist. Müssen wir überlegen. Also Leute, lasst mal weitermachen, damit wir auch noch ein bisschen weiterkommen. Kommunikationsdaten des Vorstands aus. Warte mal, jetzt waren wir ja noch nicht übrig. Also das allgemeine Meinungsbild war, den völlig vollkommen überteuerten Pavillon nicht zu kaufen. Und es kann auch nicht sein, dass es irgendeine Irrtum ist, sondern es war wirklich, war bei diesem Angebot noch irgendein Preis dabei gestanden oder nicht? Ich kann Folgendes tun, und zwar die erste ursprüngliche Mail, da hätte der Pavillon komplett mit Bedruckung 260 Euro gekostet und bei 20 Stück Abnahme 150. Mhm. Mit Druck? Ja, und deswegen habe ich das eigentlich auch retweetet. Ich habe mir nämlich nicht diese Mail angeschaut und ich habe gedacht, es stehen da die 150 drin. Mhm. Bei 495 ist ja jenseits von gut und böse, da machen wir auch. Die Frage ist, kannst du mal nachfragen, was das soll, welche Zahlen jetzt aktuell genau, sind? Genau, schreibe ich auf diese Runde, weil sonst vergesse ich es. Ich arbeite nämlich nur das Protokoll. Detlef? Ja, das ist immer am besten, wenn man noch daneben schreibt. Wir haben das mit dem Partyzelt mit eBay hineingeschrieben. Nochmal. Jürgen. Das war ich gerade. Und zwar, das schaut besser aus wie das, was wir haben und das ist voll okay. Ja, weil das ist ja. Moment, wir heißt Erlangen. Ja, richtig. Das ist genau das gleiche. Nein, das ist die billigere Variante. Also du musst immer schauen, wie die Halterungen sind, weil sonst zerfällt. Ja. Das ist halt immer Preis-Leistungsfrage, wie lange fahrt halt schon? Also irgendwas um 200 Euro hätte ich akzeptiert, ab 300 finde ich es doof. Naja, besonders halt, es fehlt halt noch das Ganze außenrum, ne? Das war so teuer. Gut. Okay, alles klar. Okay, mache ich. Kommunikationsdaten des Vorstands austauschen, Telefonnummern etc. Also das, das habe ich reingeschrieben, bevor wir uns die Signalgruppe gemacht haben. Ansonsten hätte ich jetzt sämtliche Telefonnummern. Besteht noch Bedarf, irgendwelche Telefonnummern oder sonst was rumzuschicken? Sind jetzt alle in Signal drin? Nein. Wir kriegen auch nicht alle. Ich kann es nicht installieren und er auch nicht. Jetzt ist die Frage, wir können uns gerne auf irgendwas anderes einigen. Also, wir können auch den Blackberry Messenger. Und er hat einen Cyanogen-Mod drauf und da geht kein Google. Und der Deadlift hat offiziell kein Handy. Ja. Scheiße. Das habe ich aber ja schon gesagt, aber ihr glaubt es mir ja nicht, ne? Signal kommt aber bald für den PC. Bitte? Für den PC kommt Signal. Ja, aber was du mich nicht erreichst bei Twitter oder wenn du mir Mail schickst, ich verspreche dir, dass ich tagsüber innerhalb von 3 Minuten reagiere. Ja, also ich sage halt mal, Signal ist halt für die, die drin sind, und ansonsten ist immer noch die Mailingliste Hauptkommunikationsmittel. Alles andere, das soll ja ein wenig transparent sein, und wenn wir immer nur über das Signal machen, dann gibt es auch keinen Traffic, und dann schaut es so aus, als sind wir alle tot, wobei wir eigentlich relativ viel kommunizieren, auch intern die E-Mails an die einzelnen Leute schicken, wenn es ein normales Thema ist, ist Quatsch. Na, wo so mit CC an 5 Leute oder 6, wenn das ein offizielles Thema ist, wo man einfach... Kriegst du jetzt ein bestimmtes Ereignis oder was? Dich. Ja, und was für Ereignis? Und du schickst öfters mal nur für Vorstände, ohne E-Mail-Liste. Und was kannst du da konkret beispielsweise? Nein, machen? Aber ich kann gerne im Nachschauen, was wir alles so nicht über die Mail-Liste geschrieben haben. Ist ja auch wurscht. Die Frage ist, gibt es eigentlich eine E-Mail-Adresse, wo wir hinschreiben können, dass wir alle im Verteiler sind? Nein. Das nicht, dass ist ich nicht jeden so einzeln aufnehme. Nee. Du kannst aber ja auch eine Gruppe machen. Es ist doch kein Problem, eine Gruppe sozusagen in einem E-Mail-Programm zu machen. Genau, ich habe hingeschrieben, MFR6-Gruppe und das war ein bisschen. Hey, wie? Wir sind aber 7, was machst du jetzt? Ja, 7-Gruppe, genau. Geht einfach was nicht öffentliches. Es gibt keine internen Mailing. Nicht öffentlich machen wir doch. Nee, es gibt da die Mailing. Nein, es sollte keine geschlossenen geben, aber wie gesagt, man kann sich ja persönlich was melden. Ach so, das ja. So eine interne schöne Mail anrichten. Genau, das haben wir bis jetzt immer gemacht. Dann kommt mal CC und dann kriegt halt jeder das CC. Aber wenn wir jetzt irgendwas Offizielles diskutieren, wie man das Infostand und wo treffen wir uns zusammen, das kann man auch über die Mailingliste regeln. Genau, MFR. Wegen dem Postfach, weil du ja Gänse bist. Stefan W., Entschlüssel meines Erachtens nach. Ich habe keinen, ich weiß aber nicht, also ich glaube, dass, dass Stefan das macht. Das Postfach hat die Postfachschlüssel ist immer noch bei Spinni. Ja. Ah ja, okay. Würdest du. Panikschlüssel ist sozusagen immer noch nicht existent. Den würde er ersetzen, wenn wir neue machen. Also man kann auch die neuen Schlüssel machen. Wir haben nachgeschaut, 20 Euro im Dreh, was glaube ich. Ne? Brauchen wir überhaupt ein Postfach? Können wir jetzt noch das Springen aufhören? Wollen wir den Punkt jetzt vorziehen und kurz diskutieren? Ich muss mich verabschieden. Ja, ciao. Ich wollte nur, weil er noch gerade da war. Ja, jeder will immer nur. Das ist das Problem. Ja. Man hüpft mal auf und runter. Da gibt es ja die Kommunikationsdaten. Ja. Und zwar folgendes. Ich möchte also, dass jeder die Möglichkeit erhält, auf eine Anfrage antworten zu können. Und die sicherste Methode ist immer noch eine E-Mail. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel über Twitter was schreibst und ich habe 50 Twitter und ich sage dann aktualisieren, dann sind alle Twitter unten drunter weg. Tschüss. Nein, direkt noch nicht, kriegst du nicht. Ja, bei direkt schon. Aber wie gesagt, also mir wäre es am liebsten, wenn wir bei den Kommunikationsmitteln E-Mail bleiben würden. Ja, Mailingliste, offizielle Sachen, die man halt so normal drüber schreiben können, wir die Mailingliste. Und wenn es irgendwas ist, wo intern gemacht werden soll, dann halt mit CC. Genau. Mhm. Das ist die einfachste Wahl. Die hatten ja gesagt, halt ein bisschen mehr über die Mailingliste. Außer jemand weiß nicht, was eine Mailingliste ist. Jetzt was? Was? Du hast mich kritisiert, dass ich etwas über die Mailingliste geschrieben habe. Ich habe gar nichts über die Mailingliste geschrieben. Ach so, das jetzt können wir noch mal. Stefan, ach so, das machen wir aber später. Das ist nicht öffentlicher Teil. Das habe ich nicht gewusst gehabt dann. Mhm, okay, ich erkläre es dir nochmal. Na, jetzt habe ich es verstanden. Das habe ich schon verstanden. Okay. Dass das keine interne war. Wollen wir weitermachen? Machen wir weiter. Ja. Debattierclub Donnerstag Uni Erlangen. Und zwar habe ich festgestellt, dass es an der, ich habe mal nach einem Debattierclub gesucht, also wo man quasi so Debatten üben kann. Und in unserer Gegend gibt es nur einen von der Uni Erlangen, wo sich Studenten so was zusammengetan haben um 19 Uhr. Die Frage ist, ob man da mal hingehen sollen oder nicht. Ob es irgendjemand interessiert. Zum halt mal ausprobieren, wenn jemand debattieren üben will. Bist du, wo bist du offiziell noch eingeschrieben? Bist du bei der V oder ist das was anderes? In der V. In der Lang ist er da. Ist es auch in der Langen selbst? Ja, in der Kochstraße. Okay. Ich bin sicher an der philosophischen Fakultät. Da bin ich ja. Aber nicht um 19 Uhr. Aber ja, klar. Also, dann kann man da Uni voranmelden. Naja, das haben wir so, das müssten wir halt, da müssten wir halt einmal. Gegoogelt und dann Facebook und es gibt so allgemein Debattierclubs schon, die sind aber alle an Unis angelegt. Also ich wollte jetzt dann mal anfragen, ob man da als Nichtstudent auch mal aufkreuzen darf. Okay. Aber ansonsten hätte ich dich vorgeschickt. So als Icebreaker. Ja. Das war eigentlich nur zur Info. Wird noch weiter verfolgt, solange wir es vergessen. Postwacht der Geschäftsstelle in Mittelfranken. Wer hat den Schlüssel? Schlüssel hat noch die Spinne. Mhm. Da wollte ich mal generell abfragen, wollen wir denn in den Vorstand wieder zurückführen, dass ein Vorstandsmitglied dieses Ding, oder wollen wir das bei der Geschäftsstellenleitung lassen? Das so war es nämlich, und die Spinne ist es ja nicht mehr, das ist der Spencer. Ich hätte noch eine andere Frage vorher. Es war doch einmal Diskussion, wieder einen zweiten Schlüssel anzuschaffen. Ist es passiert oder nicht? Richtig. Nee, der muss zwei neue einfach. Da musst du, genau, du musst das Schloss kaufen. Genau, das kostet 35 Euro und hast ein Schloss und zwei Schlüssel. Alles klar. Habe ich schon mal nachgefragt, aber das war damals nicht erwünscht. Das heißt, Spinni hat noch den Schlüssel. Und der Matthias Kahn. Der er nicht mehr findet. Ja. Und von die Spinni wird sehr wohl sich nicht drum reißen. Das heißt, den Schlüssel kriegen wir dann halt wieder. Das ist die Frage, wer macht's, wer schaut. Brauchen wir ein Postfach? Ja, wir haben es halt. Ja, das aber, ist wie unser Postfach. Ja, wir haben es halt. Wo ist das anmieten hier? In der Post. Ich habe keine Ahnung. Ja, München. Unser Postfach ist im Hauptbahnhof. Ah, Hauptbahnhof. Danke, Stefan. Okay. War da jemand schon jemand dran? Ne, wir haben ja keinen Schlüssel, dann kann nur die Spinne hin. Die hat ab und zu noch einen Nachschub. Will der über? So bei uns. Ja, genau. Ja, da liegt alles an von Anwälten drin. Ja, wer? Ins Postfach. Nee, du bist mit Adresse. Du bist verpflichtet, das Postfach regelmäßig anzuschauen. Ja. Und wenn es nicht, dann könntest du. Drauf. Ist ja so, ich würde zwar überlegen. Bereit erklären, aber wenn ich jetzt einmal im Monat komme, aber dann müsste ich faktisch das Auto abstellen und dann danach latschen. Am Bahnhof parken keine Chance, keine Begleitung. Ja? Also es wäre halt gut, wenn es jemand ist aus Nürnberg. Vielleicht der Daniel, vielleicht erklärt er sich bereit. Also ich habe eine generelle Frage. Wir haben jetzt hier noch die Geschäftsstelle. Ja. So, Postfach. Die Frage ist dann so, irgendwann brauchen wir zwei Schlüssel, kostet 35 Euro. Ich würde es einfach jetzt schließen, das Postfach. Mhm. Und wenn wir ja wieder eins kaufen, dann wird er für 35 Euro ein neues irgendwann. Weil das ist eine doppelte Buchführung. Das ist so redundant wie noch was. Und wir brauchen ja unsere Zeit verschwenden, indem wir zum Postfach hin und zurücklaufen. Das ist so die Frage, ob wir das für den Postfach überhaupt brauchen. Wenn ich hoffe, es was monatlich? Weil es ist sonst so keine ladungsfähige Adresse. Jetzt noch nicht, weil wir nur einen alten Vertrag haben. Im und neuen dann? Vertrag kostet es was. Was kostet es? Auf einmal. Ja. Also ich habe schon mit der Dame telefoniert. Also wir können das auflösen und einen Nachsendeantrag machen, aber den letzten Zugang und die letzte Post muss dann noch abgeholt werden und der Schlüssel muss zurückgegeben werden und die 35 Euro müssen wir trotzdem zahlen. Ach so, das ist dann... Ja, weil das zwei Schlüssel fällt, genau. Okay, nein, das ist natürlich Quatsch. Dann macht es ja wenig Sinn. Weil die dann ein neues Schloss einsetzen, ne? Ja, klar, logisch. Ja gut, andererseits, wenn es nichts kostet, ne? Wir sollten es halt bloß irgendwie auf unseren ganzen Dingern rausnehmen, aus unseren... Wenn jetzt mal die Kündigungen sind, Anschriften oder sonst irgendwas. Und jetzt schreiben es ein Postfach. Wo wird denn diese Adresse eigentlich noch kommuniziert? Warte mal, auf der Homepage. Auf der Homepage, ich glaube, es ist NAFO in der Signatur. Ich habe es auch in meiner E-Mail-Signatur drin. Also Kontakt habe ich hier. Ne, ich habe hier die Adresse. Kontakt, Presse, Impressum, schreiben wir mal, Impressum. Impressum steht Postfach, ja. Sollen wir es langfristig auflösen oder nicht? Ich wäre dafür, es aus jeglicher Kommunikation rausnehmen und solange was haben, haben wir es. Was passiert, wenn wir jetzt irgendwann mal keine Geschäftsstelle mehr haben in 3-5 Jahren? Dann machen wir ein neues. Dann müssen wir das Postfach leider auch nichts, weil... Da kann man auch keine Anwälte sehen. Nee, Nummer 1. Nummer 2 ist das Problem eben auch, dass es keine ladungsfähige Adresse ist und du brauchst eine ladungsfähige Adresse. Das heißt, dann ist die immer beim Vorsitzenden. Ja. Genau, so ist es wieder benannt. Da ist immer beim Vorsitzenden die ladungsfähige Adresse. Oder man setzt sie halt hier, wenn man will. So haben wir es in Fürth. Würdet ihr dann vorschlagen, dass wir hier auch im Impressum dann das Postfach rausnehmen und zurückschließen? Ja. Das sage ich jetzt gleich mal drin, dass der Stefan das machen kann. Ja, das Postfach ist die ladungsfähige Adresse, oder? Das ist nicht zulässig. Das muss eine echte Adresse sein. Nee, der im Moment ist es hier. Ja, genau. Dann können wir das Postfach wirklich. Ja, aber wir müssen jetzt ja eh die 35 Euro zahlen. Deswegen der Vorschlag von Dennis, wir lehnen es einfach raus. Ja, das ist möglich. Und führen es undercover einfach weiter. Und solange wir nichts bezahlen haben und wenn wir, weil wenn alle neuen Postfächer Geld kosten monatlich oder mal jährlich oder wie auch immer, und wir noch einen alten Vertrag haben und der einfach weiterläuft. Und wir irgendwann mal sagen, okay, Postfach wäre jetzt doch toll aus Gründen. Dann zahlen wir 35 Euro für ein neues Schloss. Und eine Suite. Ja. Genau. Und dann kann man das immer noch machen, wenn man sagt, okay, wir haben eine ladungsfähige Adresse für den Vorsitzenden, falls das hier mal alles weg ist. Und dann kann man immer noch sagen, das Postfach ist dann halt einfach nur, wo die Post hingeht. Das kann man machen. Und wer soll sich ums Postfach kümmern? Jetzt nehmen wir es ja gerade überall raus. Also einmal im Monat kann ich gerne mal vorbeilaufen. Ja, das ist in Ordnung. Also, das kann ich Zukunft. Dann machen. Wenn einer ohne Auto dahin kommt, weil er öfters mit dem Zug durchläuft. Ja, der Michael am Samstag den Schlüssel, wenn es geht, von der Spinne übernehmen. Ja. Genau. Und dann gibst du mir den und dann kümmere ich mich drum. Ja. Machen wir schön das Übergabeprotokoll, damit wir wissen, wer es hat. Und dann fahre ich einmal ab und zu mal vorbei, aber ich kriege immer Post von anderen. Und wie gesagt, ich habe den Stefan jetzt reinschrieben, für Stefan A., dass er faktisch das aus dem Impressum rausnimmt. Hm. Und stattdessen die Zirkelschmiedsgasse 5 reinschreibt. Ja. Das kannst du dann nutzen für Sachen, bis du die nicht nach Hause liefern lassen möchtest. Wenn das meine Frau hört. Ja, aber pro Frau heißt schon. Die ist wahrscheinlich in Mamba. Ja. Die ruft schon. Ja. Alles scheiße. Ja, warte mal kurz. Bis dann. Du bist älter da auch schon. Ja, Postfach ersetzt in Nahrungsfähigkeit, dass er keine Leitfähige will. Ja. Postbares, das ersetzt du wahrscheinlich keine Leistung. Nein. Eine zustellbare Hausanschrift. So. Gut. Einrichtung eines Budgets von 500 Euro für politische Weiterbildung. Von wem kam es? Von mir. Und zwar folgendes: Ich war am letzten Wochenende auf einer Tagung im Kloster Bams und war Schatzmeister für politische Organisationen, war sehr stark CSU-dominiert, ist klar. Aber dadurch habe ich endlich mal Einblick bekommen, wie man es machen kann oder nicht machen kann, egal wie. Auf jeden Fall finde ich das sehr gut und ich habe mir aufgrund dessen mal dieses HSS, also die Hans-Sagen-Stiftung, das Bildungsprofil mal anschauen, was da alles gibt. Leute, da gibt es Termine und Schulungen, die sind wirklich klasse. Und für speziell, ich habe an den Fabian gedacht, und zwar geht es da um Pressearbeit und eines politischen Geschäftsführers von politischen Parteien allgemein. Zum Beispiel ist dieses Seminar jetzt für 110 Euro angeboten, geht über 3 Tage. Ja. Und ich finde, wir sollten auch aus Motivationsgründen einfach Leuten, die für uns tätig sind, für die Beratung sowas machen und unsicher sind in dem Bereich, ganz einfach die Möglichkeit schaffen, dass sie so eine Schulung besuchen können, wenn sie denn möchten. Und deswegen diese 500 Euro Budget können wir ja jederzeit wieder auflösen, wenn wir das Geld wieder brauchen, aber das muss halt immer auf die Seite stellen. Und darum würde ich euch bitten, dass man das vielleicht in Erwägung zieht. Ja, hört sich gut an. Ich würde dafür, wir können gerne darüber abstimmen, wir sind neu noch. Ja, also dann setzen wir den Antrag drunter. Wer macht das? Mach ich Antrag, Das kann ich wirklich nicht gescheit. Du machst es immer? Also es kommt halt darauf an, wo man hin will. Es gibt die SPD-Stiftung auch, also wo ich halt immer war, ist Petra Kelly-Stiftung von den Grünen. Da ist es meistens im Eckstein in Nürnberg, das heißt, und halt nur einen Tag. Das heißt, wenn man nicht nach Kloster Banz fahren will und die Grünen sind auf wahrscheinlich auch... Nee, das war jetzt nur ein Beispiel. Weil ich halt jetzt diese Erfahrung machen durfte, meine Schulung zu der Landesverband. Ja, und ich bin ja schon mit gemischten Gipfeln hingefahren und so, aber also das war total motivativ. Also mir hat es richtig. Ja, war das mit Übernachtung? Mit Übernachtung und super Essen. Frühstück. Und wie war es abends mit CSU? Ich habe, da ich ja der einzige Berater vor Ort war, habe ich es vorgezogen, ins Bett zu gehen und ein gutes Buch zu lesen. Echt? Weil in Klosterbanz gibt es keine Fernseher, das ist angerichtet wie eine Klause. Der Kloster. Was ist mit WLAN? Wenn du nicht bei Telekom bist, hast du verloren. Und ich bin bei O2, ich habe verloren. Ja, aber Bier hätten wir trinken können. Ja, super Bierkeller, alles drum und dran. Und eine Tagung war total locker. Ich war total aufgepackt, aber du brauchst nichts. Es wird alles gestellt vor Ort. Ja, ich hätte nicht einmal ein Notebook, brauch nichts. Ja? Und also mich hat es total motiviert. Ja, und auch von der Umgebung haben wir sehr wenig gesehen, weil natürlich Lille war. Ne? Aber das ist halt schön, sagen wir mal. Nein, man kann nicht. Auf jeden Fall klasse. Also ich kann es nur empfehlen, mich hat es motiviert und ich habe es ganz toll gefunden vom Landesverband Bayern, dass die so einen unwichtigen Menschen wie mich da hingehen lassen. Ja, die haben das für sich eingelegt. Die Lidia hat zum Beispiel schon einen Rhetorikkurs. Sprechen vor Menschen, Besuch und solche Dinge für 75 Euro. Und ich habe halt mal einfach so einen Antrag gestellt, ist durchgegangen, war ich ganz überrascht. Und ich bin da gerne hingefahren. Weil es eigentlich kein Geld ist für solche Veranstaltungen. Ja, ich habe 40 Euro Zoll, ne, für die Veranstaltung. Mani hat 40 Euro gekostet. Da war Übernachtung. Mit Übernachtung. Übernachtung. Alter Falter. Mittagessen, Abendessen, Frühstück und nochmal Mittagessen. Nicht schlecht. Wollen wir da noch reinschreiben, irgendwie von wegen, muss beantragt werden oder ja, ist das eher automatisch? Muss beantragt werden, mit Begründung, warum? Und dann, wenn wir zustimmen, übernehmen wir die Kosten. Wenn wir nicht zustimmen, ja. Okay. Dann schreiben wir aber zur politischen Bildung und Verwaltungsarbeit. Ja. Weil, oder politische Arbeit. Politische Arbeit. Weil ich hab zum Beispiel, schaut auch besser aus wie Fortbildung für Bildung. Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel den Grünen oder was du gesagt hast, bei der SPD, wenn jetzt da zum Beispiel ein Thema dabei wäre, zum Beispiel Gestaltung von Flyern oder wie halte ich Texte aussagekräftig und kurz auf Flyern oder sowas, so einen Kurs würde ich auch gerne besuchen, weil das kann ich nicht. Also ich habe an der Uni habe ich schon teilweise Kurse besucht gehabt, gerade auch Rhetorikkurse und so weiter. Aber das ist natürlich nicht auf dem professionellen Niveau. Ne? Vor allem, das ist halt sehr allgemein gehalten, also gerade auf unispezifisch, wie halte ich ein Referat, wie mache ich einen Vortrag, wie präsentiere ich das gut. Insofern, mich würde es auf jeden Fall reizen. Ich habe die Kurse gerne an der Uni besucht, ich mache das gerne. Auf so einem professionellen Niveau, dann speziell für politische Arbeit, wäre natürlich super geil. Also ich würde es auch auf jeden Fall in Anspruch nehmen, wenn ich könnte. Also wenn ich etwas finde. Der Herr Wiener, der unser Seminar abgehalten hat, ist faktisch bei der CSU der Bilanzbuchhalter. Also bei dem läuft alles zusammen. Ja, das ist quasi wie bei uns der Buchgeschäftsmeister. Ich gehen sollen. War ich doch. Jetzt essen. Ich habe mich nämlich an den Tisch gesetzt, wo jemand mit Krawatte gesessen ist. Und das war dann der Schulungsleiter. Also der hat mich angeregt unterhalten. Und er hat auch mir erzählt, dass er mich gegoogelt hat. Und hat dann festgestellt, dass ich bei den Piraten bin und Piraten sind das sehr gerne. Ja. Er hatte nämlich schon mal andere Gäste, die möchte er nicht mehr sehen. Richtig. Ja. Also gut, Stimme ab. Ja. Wer ist dafür? Fünf. Alle bis auf den Daniel. Also wir können sagen, Stefan. Michael ist dafür, Hilmar ist dafür, Detlef ist dafür, Fabian ist dafür und Dennis ist dafür. Oder? Nee, wo bist du? Du bist bei Bemerkung. Moment, Bemerkung ist 0. Müssen wir machen. Alles klar. Daniel rausnehmen und den Stefan, okay, aber trotzdem angenommen. Okay. Ja. Also noch zur Nutzung des Budgets ist ein Antrag an den PC von Hedding. Bei Köln habe ich auch noch mit reingruppiert. Das ist jetzt doppelt gemobbelt irgendwie. Ja. Weil das noch alles schon. Kann man das dann aus dem Protokoll rausschmeißen? Muss da noch irgendwas drunter? Ne, wieso? Muss da nicht nur so grün drunter, damit es dann in ja, doch, so weiter unten. Achso, oh ja, unten. Ja, okay, alles klar. Ja, okay, alles klar. Okay. Ich war schon mal schneller. Bedanke mich beim Vorstand für das Verständnis. Nö, das ist ja sinnvoll. Sollen wir das Beispiel noch in die Begründung einlegen, sonst hängt das jetzt so im Protokoll rum? Gruppenbild für die Webseite und also, Wikis. Haben wir immer. Schlüssel haben wir. Schlüssel haben wir. Neues und Podcast. Podcast. Ich habe Zugang zur Webseite. Ich habe das jetzt eingerichtet. Der Feed läuft auch. Hosten tue ich es im Moment über die archive.org. Mangelns eigenes Webspaces. Da läuft noch was bei der Bundes-IT, aber ich habe noch nichts gehört. Und der Feed läuft ganz normal über den Feed der Homepage. Also es ist kein Extra-Feed. Das Programm sagt zwar, man kann das theoretisch als Extra-Feed laufen machen, der funktioniert aber nicht. Ich habe keine Ahnung warum, aber so funktioniert es auch. Also einfach. Irgendwie geht's. Hast du Statistik, wie ob das abgelaufen ist? Stefan? Du hast was bei der Bundes-IT laufen? Nee, ich möchte das gerne, oder? Na, ich hab bei euch bei der Bayern IT gefragt. Okay. Ich merke da den Unterschied. Ja, aber von euch hätte man nichts gehört. Ja, ich habe mit Speicherplatz ein wenig Probleme. Ja, ich brauche, ich sag mal, 580 Gigabyte reichen. Nee, Quatsch. Also, ich sag mal, ein paar Gigabyte reichen mir für eine Weile. Okay. Also, gib mir mal 10 Gigabyte und dann reicht es erstmal. Wenn ihr mehr braucht, sag Bescheid. Ich weiß jetzt nicht, wie ist das mit deinem Plugin? Ja, das geht halt erst, wenn ich ein CDN bekomme. Wie wär's denn, wenn er das nach der Sitzung klärt? Genau, verschieben wir es danach. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte beim Podcast ist, im Moment lasse ich das alles über Auphonic laufen. Also Auphonic bearbeitet es einmal schön, macht es auf ein Sound-Level und dass sich das gut anhört. Man hat aber nur 2 Stunden im Monat frei. Ach, das ist so. Können wir die Sitzung noch schnell? Das geht darum. Deswegen, darüber hinaus würde es Geld kosten. Was willst du machen? Machen einen Antrag. Können wir weitermachen? Ja, ich wollte halt vorher noch mal einmal das mit euch besprechen. Das kostet, halt Geld. Ja, bei wie viel? Der kostet, Moment, das ist hier auf Phonic. Man kann das monatlich machen, dass es dann immer wieder aufgefüllt wird. Wie viel kostet? Und monatlich kostet 9 Stunden 9 Euro. Oder man macht das einmalig, dann kosten 10 Stunden 18 Euro. Ja, ist die Frage, ob du 9 Stunden im Monat brauchst, wahrscheinlich nicht, oder? Naja, sagen wir es mal so. Unsere Mumble-Sitzung sind ungefähr 2 Stunden, damit wär's schon weg. Jeweils ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde fürs Ding. Also es wird knapp. Also es wäre eher was so, dass man ab und an mal 5 Stunden kosten 10er. Wieso müssen wir die Mumble-Sitzungen da drüber laufen lassen? Müssen nicht, aber es hört sich dann halt besser an. Das macht das auf einen Level, dass man das besser anhören kann halt. Und das dafür muss ich Geld sein, das kann ich doch selbst daheim auch machen. Ja, bitte. Du kannst dazu ja Normalizer drüber laufen lassen. Ja, Normalizer und die machen noch ein paar andere Sachen. Ich schick's euch mal rum, was die genau machen. Das macht es auf jeden Fall die Sache schöner anhörbar. Das war's schon. Neue Vorstellung? Ja, kannst du ja mal sagen, was du mit was die da machen und dann sage ich dir, wie es kostenlos machen kann. Weil wenn die nur das nochmal. Ah ja, und sie machen die Dinger rein, die Kapitelmarken. Ja, kannst du automatisch machen dann. Naja, aber womit? Ja, mit Reaper zum Beispiel. Reaper kostet Geld und Audity oder Audity, das funktioniert nicht, habe ich schon probiert. Ich schau mal nach. Okay. Also ich würde vorschlagen, du machst dir mal einen Gesamtplan für ein Jahr, was das kostet. Und dann machen wir Beschluss darüber, ob wir uns das leisten wollen. Mhm. Ja, oder man nimmt eine Software, die du einmal zahlen musst. Das ist dann cleverer, anstatt jeden Monat was zu zahlen. Weil Auphonic kann man auch kaufen als Software. Nein, nicht. Und die wissen ja aber gerade nicht, was es kostet. Steht hier nicht. So viel wieder Info. Und ich frage mich sowieso, und wir sind auf alle technisch affin, ja. Wieso stellen wir nicht so all die Gurken hierher ab, die jeder zugreifen kann als Server? Nee, die Anbindung. Da bauen wir Terabyte Festplatten an, da kannst du ja wohl ein Jahr ausmachen. Nee, ich denke, es gibt genügend Ressourcen bei der Bayern-IT, wenn sich die mal sortiert haben. Ja, also so Terabyte Festplatten. Angeblich haben wir ja irgendwie einen Streaming-Server auch noch, der nicht gebraucht hat. Wir haben einen Router dran, da kann jeder drauf zugreifen, je nachdem, wie er den zugänglich macht. Leute, ihr mischt gerade Bundes- und Bayern-IT. Genau, wir sind bei Bayern. Ja, wieso? Ich dachte, ihr übernimmt die Bundes-IT irgendwann. Ey, fang damit nicht an. Der Bund geht mir gerade so auf den Sack. Siehst du? Sag ich doch. Oh verdammt, das ist eine Aufzeichnung, oder? Ja. Ich lasse es auch mit Boris zukommen. Okay, also mit Boris habe ich kein Problem. Ja, jetzt wieder gut reden, das haben wir schon. Okay, also die Software kostet 70 bzw. 90 Euro. Das ist ja billiger, als wenn du da jeden Monat 10 Euro zahlst. Ja, ich sag's ja noch. So. Ja. Wann kriegen wir ein Konzept? Genau, noch ein Konzept, bevor ja, ich das Thema habe. Weil ich kann leider technisch nicht mitreden. Ich spüre die Begeisterung hier. Ich kann bloß entscheiden, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Wobei ich immer noch sage, dass 45 Podcasts zu lang ist. Ich möchte, dass die Abstimmung nochmal rücksichtsprogrammieren. Aber dann müssen halt weniger Leute auch. Dann müssen wir keine Abstimmung mehr nehmen. Wir müssen die sowieso noch ein wenig anders machen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ja. Sind wir fertig durch mit denen? Ne, jetzt wird nur noch Rundschreiben. Genau. Rundschreiben, Weihnachten, Neujahr. Von wem kommt es? Von mir. Und zwar, ich möchte keine Postkarten verschicken oder so, weil das Geld kostet, sondern ich möchte halt, dass wir ganz einfach eine motivative Mail verfassen, die wir entweder vor Weihnachten, wenn wir Weihnachten mit einbeziehen, rumschicken und gleich die Neujahrsgründe mit hinschicken. Und ich möchte, dass dann sich jemand bereit erklärt, das auf der MFR-Liste, auf der Förderliste und zwar kommen vom Bezirksvorstand. Ja, dass wir zum Beispiel den Engländern das wünschen, dass wir den Nürnbergern das wünschen. Ja, wieso? Warum lassen wir es dann nicht vom Genzig individuell an alle Mitglieder schicken? Ja. Das haben wir doch letztes Mal auch gemacht. Wir haben einen Brief geschrieben, frohe Weihnachten, neues Jahr. Weil die Liste landet bei vielen Spendern, dann machen wir es lieber an die Privatmail. Genau, und dann... Die Frage wäre ja, also ich weiß... Nur alle Zahler? Ich wäre da eher für ein persönliches Brief- oder Postkärtchen, auch wenn es Geld kostet, aber es gibt viele Leute, die lesen den Piraten-E-Mails gar nicht mehr. Vor allem Mitglieder, die nicht mehr so aktiv sind. Gerade die kannst du eher mit einem Brief oder einer Postkarte erreichen. Und das macht keinen Sinn. Ich habe, soll ich jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern? Ich habe vor 2 Jahren einen Weihnachtsbrief verschickt Davon ist die Hälfte wieder zurückgekommen an alle Mitglieder. Die Hälfte ist wieder zurückgekommen. 10% kamen nicht an. Die Resonanz war im Prinzip äußerst mau. Solange unsere Mitgliederliste nicht so bereit, also wir können entscheiden, ob wir es nur an alle Zahler schicken oder an alle. An alle macht es im Prinzip nichts und für die Zahler wäre es im Prinzip schön. Und was warum alle? Weil man vielleicht dann doch noch den einen oder anderen wieder reden. Ich würde sagen, alle schicken. Ich würde das sowieso. Das war mein Ding, durch das war ganz professionell aufbereitet, war super gemacht von den Leuten. Die haben persönlich die Karten unterschrieben, die haben sogar noch die Briefkuverte schön gemacht. Und alle 4 Stunden lang. Ja, das war echt klasse gemacht und dafür die Resonanz, wo rausgekommen ist, sind die Rückläufer. Preis-Leistung schrecklich. Das kenne ich aus Fürth. Das war traurig eigentlich da. Und es hat auch gutes Geld gekostet, ne? Ja, also aber die Karten habt ihr ja. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 460 Mitglieder im BZV, also so bei 500 Euro mindestens. Ja, aber du hast gesehen, die Zahlerquote ist fast die Hälfte oder die Hälfte. Ja. Und wenn nächsten Monat die abgemahnt werden, dann drohen sich das überhaupt nicht. Aber ich kenne einen KV, der reich ist. Mit F geht er auch. FÜ, die würden den Kasten gar nicht übernehmen. Anspach! Fünfberg Land hat so viel Geld dafür. Die Kosten, um die E-Mail zu verschicken oder was? Nee, er bringt es. Also ich bin gegen Briefe oder Postkarte. Ja, das ist Riesenarbeit. Das ist unser Medium. Ja, also sorry, nicht Mailingliste, sondern einfach ein persönliches Ding. Über diesen persönliches Ding. Ich weiß nicht, läuft das über Starfo oder läuft das über das Gänse-Tool? Also wir sind erstmal dafür über ML, ne? Über ML und wie schaut es mit dem Text aus? Wenn der Text ist nicht ML, über E-Mail. Das ist der Unterschied zwischen Mailingliste und E-Mail, falls du dich nicht auskennst. Persönliche E-Mail übers Gänse-Tool. Und immer an die Enthaltungen denken. Das Gänse-Tool an alle Mitglieder. Okay? Jo, ich mach gleich mal ein Pad an für den Text. Schön, dass du noch da bist. Du kannst einen letzten Anschein immer gemacht und den einfach ein wenig. Naja. Kennst du den? Aber hast du schon bei Ideen? Aber was auch nicht schlecht, ne? Vielleicht dann. Aus dem Nichts, wenn es immer ist. Und jetzt gibt es einiges. Gibt es automatisch, das wird automatisch gemacht. Ins Navo? Nee, weil du. Du stückst doch keine. Und dann schmeißen wir die weg. Ach so. Also wir registrieren das eigentlich. Die schmeißt du weg. Und dann können wir es löschen, ne? Kommt jetzt mal haben. So, sonst passiert aber nichts. Na, das ist nichts, Mann. Wir wollten noch vom Podcast wollte ich noch die Zugriffszahlen haben wir vorhin vergessen. Die wollten wir noch wissen. Wie schaut es aus mit Reichweiten? Wie viele Leute das abgehört haben? Doch von Anfang bis Ende? Nee, wir haben angeklickt hat wahrscheinlich. Okay. Mehr wird nicht gemeldet. Lang, ja, also muss man schauen. Also das ist ja aber extra Punkt, oder? Nee, das ist nein, nicht wir haben Podcast, das war dann zum Beispiel fertig, ja. Wir können es immer noch. Das schreiben wir noch beim Podcast nebenbei. Okay, also kommt die Zone. Ja, es lädt. Das ist mein Rechner, ich brauche neu. Okay. Das ist langsam. Also. Der erste hat 69, der zweite 9. Die Diskussion Mittelfranken für Flüchtlingen 25 und der letzte, den habe ich. Runterladen. Haben wir gedownloadet, was ist, oder? Ja, ja. Oder? Das heißt halt angeklickt. Ne, hier heißt angeschaut bei Auphonic. Also online angehört. Abgespielt. Fuse nennt sich das. Okay. Und der letzte? Der letzte. Wieder am anderen. Ich habe da mir einen neuen Account erstellt für, das ist mein Privat. Bei der Archive. Der erste 69. Krass. Genau, und der zweite der hat erste 9. Der erste war noch gar nicht so groß kommuniziert, oder? Und der letzte hat. Hat den noch gar keiner angehört? Fuse 1. Detlef. Oh, ich habe abgebrochen, weil mir das zu lang war. Jude, ich glaube, der zählt nie richtig. Ich muss mal meine Eingabe. Ich habe den Thema einmal reingehört. Das in alle 5 Sekunden. Ja, dann zählt er das nie richtig. Ja, weißt du, das ist wir haben derzeit keine... Oder nur, wenn ich beim Podcast dabei bin, alle anderen... dann schauen wir es auch. Weißt du, du wolltest mir schreiben, ich habe eine Diskussion und zwischen einem Podcast. Und das letzte Mal... Der hat nur 10 bis 15 Minuten lang gesagt. Ja, das war schon ein ausführlicher Bericht, wie du das siehst. Mhm. Und dann kam eine Diskussion in mir, aus wo dann auch eine Diskussionsrunde eröffnet. Und das war einfach zu lang dann. Finde ich, also mich persönlich. Ich höre mir auch nie Vortragssitzungen komplett an, sondern nur den Teil, wo ich spreche. Okay. Wenn wir bei Statistiken sind, wenn ihr wollt, kann ich noch Facebook kurz aktuell sagen. Ich habe jetzt mittlerweile jetzt 4 Beiträge jetzt gemacht gehabt in den letzten 2 Wochen. Der erste war noch zu der Wahl von der Hirschel oder wie die hieß, die in Ulm, die wir unterstützt haben, ja, bei der BZV. Da habe ich das geteilt gehabt. Da hatten wir 183 Leute erreicht, haben dafür 8 Beitragsklicks bekommen und 7 Gefällt mir Angaben. Dann habe ich den zweiten Podcast habe ich, glaube ich, gepostet gehabt. Da hatten wir 10 Reichweite und einen Like, einen Beitragsklick. Dann habe ich einen Beitrag erstellt, Ignoranz und Doppelmoral der Bundesregierung. Das geht zu dem Tornado-Einsatz. Hat 172 Leute erreicht, 13 Beitragsklicks und 5 Likes. Und dann habe ich noch, der war von der Piratenpartei Schieß mich tot, ein Kurzclip zu Datenschutz, der war von Mozilla gemacht. Ein kleiner Kurzclip, also glaube ich eine Minute oder so ein kleines Video zur Privatsphäre, der hat 39 Leute erreicht und einen Beitragsklick. Also ich war selber überrascht, dass wir doch so viele Leute erreichen. Das heißt ein Beitragsklick, die dann den Beitrag genau. Aufrufen. Also ich hab bei den Beiträgen genau. Immer entweder ein Bild oder einen Link zu einem Artikel angehängt und Beitragsklick heißt, dass der aufgerufen wurde. Oder Beitragsklick heißt auch, wenn der Beitrag länger ist, als auf der ersten Ansicht ist und man muss auf Weiterlesen drücken, ist das auch ein Beitragsklick. Also wenn der Text recht lang ist. Das war jetzt zum Beispiel, vermute ich, wegen dem Artikel, wo ich geschrieben habe, zu Ignoranz und Doppelmoral, der war ja relativ lang. Deswegen haben wir da auch die meisten Beitragsklicks bekommen, weil da viele auf Weiterlesen gemacht haben, um den komplett zu lesen. Ja. Also ich war selber überrascht, dass doch so viele Leute erreicht werden können, ja, dass so viele lesen. Wie viel waren es Beitragsklicks bei deiner Ignoranz? 13 Klicks und 172 Leute haben es gelesen. Oder haben es gesehen, besser gesagt, haben wir es auch gesehen. Gesehen heißt ja, dass es auf deiner Seite dargestellt wird. Genau, du bist drüber gegangen. Ja. Das war ja auf dem Bildschirm. Genau. Ja, wobei das eigentlich, also die Beitragsklicks wären wahrscheinlich interessanter bis auf die 172. Naja, die 172, sehen Leute, dass Mittelfranken das gepostet hat. Naja, die Sache ist auch, die 172 heißt aber auch, wie weit ich Facebook weiterverbreitet, weil es wird ja nicht automatisch verbreitet, sondern es wird ja nach dem Algorithmus jetzt an die Leute weitergeschickt, ne, was deine Interessen sind. Und es ist schon ganz gut, wenn man sieht, wie viele praktisch das auf ihrer Homepage sehen, damit man weiß, wie man erreicht, ohne dass man extra Werbung machen muss. Und ich kann auch theoretisch noch anschauen, wie oft die Beiträge auch geteilt wurden zum Beispiel. Also wo Leute das wieder bei sich gepostet haben, da muss ich aber die Beiträge alle selber aufrufen. Das waren aber nicht viele. Aber es ist auch teilweise passiert, dass Leute Beiträge geteilt haben. Also der Beste war wirklich der zu der Anna Hirschel da in Ulm, 183 und der Beitrag von mir 172. Was mir persönlich jetzt zeigt, gut, es waren jetzt nur 4 Posts, aber dass selbstgeschriebene Beiträge mehr ankommt als nur Verlinkungen zu Podcast oder Clips oder ähnliches. Mhm. Also es lohnt sich für mich jetzt persönlich, wenn ich mir die Mühe mache und wirklich was schreibe, es kommt an. Also Leute. Ja, du musst ja in den ersten Zeilen praktisch einen Aufreißer machen, einfach auch so eine provokante Frage vielleicht auch stellen, die dann danach geklärt wird. Klar, ein Podcast ist ja nicht das Medium, was du bei Facebook haben willst. Du willst ja eigentlich. Ist halt, dass ich aufmerksam mache, dass genau, Leute, die also, uns haben, dass die das halt wissen. Ja, ja, aber wer Facebook, der will halt entweder lesen oder Katzenvideos sehen. Und wenn du lesen. Katzenvideo. Genau, kannst du auch machen. Wir können auch Katzenvideos. Die Piratenkatze und dann erzählst du was. Ja. Also egal. Wir können ja einen Podcast über Katzenvideos sehen. Ja. Die dann irgendwann verboten sind, weil ja die Überwachung kommt und Datenschutz und so, die arme Katze. Aber gut. Und was ich noch dazu sagen wollte, was momentan bei Kling noch so wichtig ist, aber man kann Beiträge auch bewerben. Das kostet relativ wenig Geld, nur so zwischen 5 bis 10 Euro. Dann kann das Ding im Endeffekt von Facebook manuell an Leute geschickt werden, gezeigt werden, die in die Interessengruppe zum Beispiel reinkommen oder so. Also da kann man Reichweiten erhöhen. Ich denke, das lohnt sich, wenn wir zum Beispiel die Themenwoche machen zu BGE, weil ich denke, das interessiert sehr viele. BGE, das sind viele, sprich, das kommt im linke Spektrum an, von Grüne, Linke, FDP etc. Da können wir, denke ich, viele Leute erreichen und für Wahlen auf jeden Fall. Also das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja. Wir können auch bei Twitter, geht das jetzt auch, man kann mit bisschen Geld kann man hier Beiträge bewerben. Und dann kriegt man mehr rein. Kenne ich ja schon vorher, Fürth haben wir es auch gemacht, aber du zahlst dann pro Klick, ne? die Leute machen, auch die okay. Leute. Also zumindest wie ich es gelesen habe, ist hier Beitrag bewerben 5 Euro und dann heißt es glaube ich 500 Leute oder so, was er dann Ja, genau. Jeder, wenn einer das dann anklickt, dann kostet es was. Und dann wird dann langsam das Budget aufgebraucht. Das hatten wir bald für auch. Ja, so eine Frage, wie sinnvoll es ist. Das haben wir gemacht bei der Stadtratswahl, haben wir es ja gemacht. Oder bei der Landtagswahl haben wir da entsprechend beworben, die Seite. Ich denke, probieren können wir es auf jeden Fall mal. Gerade mit dem Ding. Können wir am besten noch. Ja. Es war in Nürnberg eine heiße Diskussion, ob man das aus moralischen Gründen machen soll. Ja, eigentlich ist es eher nicht, aber in Fürth haben wir es gemacht. Nein, in Nürnberg haben wir es daran gemacht. Das hat irgendwie 20 oder 30 Euro, also es war relativ überschaubar. Die Frage ist halt wirklich, wie viel kommt da hinten bei raus? Ja, ja, klar. Was günstig ist, also auch günstig ist, hat der Holger damals gemacht, war über Google Such. Werbebanner, ne? Suchwerbedings zu machen. Aber es war verdammt teuer. Nein, wenn man die richtigen Wörter nimmt, dann ist man relativ schnell weit oben. Darum ging es eigentlich, aber würde ich jetzt auch nicht machen. Also das lohnt sich nur wirklich beim Wahlkampf. Genau. Ansonsten kann man das bestimmt mal probieren. Die Frage ist halt, Reichweite ist eine Sache, ne? Also das sind halt Zahlen. Ja, aber was springt hier dabei raus, kannst du nie. Ja, das ist klar. Wichtig sind diese Gefällt-mir-Angaben, weil dann weiß, viele Leute haben es wirklich gelesen. Interaktionen, sie haben also sich auch interessiert, sie haben zumindest genauer hingeschaut. Und wenn natürlich geteilt Sachen sind, natürlich super, also wenn die Leute unsere Meinung teilen. Und da sind natürlich schon auch die Zahlen relativ. Ja, nee, sollten wir weitermachen, sondern dass man halt irgendwann mal vielleicht auch was einen Punkt trifft, der sich weiter verbreitet. Ne? Ja. Dann haben wir dazu eine kleine Frage, weil jemand nachgeschrieben hat, ob wir das ins Protokoll aufnehmen wollen. Wollen wir unter Mitgliederstand, den Top 4 und dann nach unten, und zwar das Thema digitale Medien nennen. Als Top 4, und da berichtest du solche Sachen. Statistiken, Podcasts. Ja, da kannst du ja vorher schon reintippen. Ja. Genau, weil wir schon was aufnehmen wollen. Können wir von mir. Also ich finde es interessant, das immer zu wissen, ich überschaue es auch gerne. Wenn es euch interessiert, können wir es machen. Wenn nichts, mir egal, ich kann es auch nach der Sitzung machen. Wir können es ja mal ein paar Mal machen, und wenn es nichts taucht, dann können wir es ja wieder rausnehmen. Okay, eine Frage. Nee, wenn es auch viel Arbeit ist und so merkst, bringt uns keine Info. Das, nee, können wir machen. Das sollte man halt hier überlassen, weil es ja Arbeit, was du machen musst. Okay, ich nehme es mit auf. Weil eigentlich sind wir die digitale Partei. Ja, ja, deswegen ist das ja so wichtig. Darum will ich ja das. Darum sage ich jetzt auch, vielleicht will den Twitter-Account, dass man da was machen darf. Okay, finde ich gut. Dann sind wir fertig. Wann treffen wir uns das nächste Mal? 6.1.2015. Ist der Feiertag. Da kann ich nicht, ist der Feiertag? Der ist der drei heilige Könige. 6.1. Da ist das Treffen Erlangen. Wir machen ein Live-Treffen Erlangen. Dann schlagst du mal deinen Kalender auf, wann? Eine Woche drauf. 13. Moment, aber das müssen wir dann während die Bayern-Kalender Sachen machen. Der Daniel. Ja, weil das müssen wir dann Ende, weil ich stehe nämlich schon im Bayern-Kalender drin. Nee, wir haben da noch gar keinen Rhythmus. Den ersten Mittwoch im Monat haben wir gesagt. Und der steht schon bis zum Ende aller Vorstände hier drin. Ende aller Zeiten. Bis zum Ende aller Tage. Das heißt, wir werden noch 13 schieben. Das wäre am einfachsten eine Woche später. Okay, dann muss ich das aber hinschreiben, weil der Daniel liest ja dann das Protokoll. Dann muss ich das drunter schreiben. Okay. Ich schaue mal kurz, ob ich es ändern kann. Okay, dann brauche ich noch nicht dran. Go, anzeigen. So, schauen wir mal. 9.12. Vorstandssitzung, Reservierung, Geschäftsstelle, was ist das? Vorstandssitzung, 6.1. Ne? Ja. Arbeit. War es bis jetzt. Und jetzt wollen wir es am 13. schieben. So, mache ich gleich. Und ich habe nichts wünschen, ich kann. 13? Ja, dann fällt der Postcard aus. So. Schauen wir mal, ob das geht. Ich habe eine Grindane. Nein, die Elefantentraining. Ja, am 13. steht nichts drin. So, dann mach doch mal deinen neuen Kalender. Schauen wir auf den Kalender. Nee, bei mir dauert es immer 5 Minuten. Echt? Ja, ich habe zwar alle Termine von Mittelfranken drin. Nee, jetzt muss ich erst aktualisieren. Ja, bist du jetzt geändert. Also müsste. Manche sind rot, das sind die wichtigen. Man, die sind gelb, da geht ja nicht. Haben wir eigentlich keinen Kalender auf unserer Homepage? Haben wir keinen Kalender auf unserer Homepage? Doch, eigentlich schon. Das ist der Bayern-Kalender, der übernommen wird. Ja, aber das dauert immer eine. Aber so an der rechten Seite wichtige Termine haben wir nicht, ne? Nee, das hat aber England. Weil das wenn du auch bei England hingehst, ob da jetzt die Januar-Termine schon drin stehen, weiß ich nicht. Ich fällt nicht auf. Ja, wir haben auch an der Seite. Ich finde es eigentlich ganz nett, weil. Genau. Hat man auf den Überblick immer so. Ja, wenn du mal selbst schnell schauen willst. Noch zwei Sachen, bevor wir schließen. Ich habe die Satzung das geändert. Geändert durch den Bezirksparteitag 14.11. Super. Und ich habe die neue GO reingepackt. Auch diese Geschäftsordnung. Dies ist die Geschäftsordnung ab dem 9.12.15 für den Vorstand des Bezirksverband Mittelfranken der Piratenpartei Deutschland. So Okay, warte mal. Was war denn das für ein Punkt, dass ich da erledigt oder schreiben kann, dass ich es nicht mehr übernehmen muss? Beim Wiki, das habe ich schon oben gemacht. Bei der GO habe ich es auch reingeschrieben, glaube ich. Hast du da reingeschrieben? Alle Änderungen ist es für dich? Ja. Schreibe ich hinten dran erledigt, okay. Dann Weißt du, ich hocke dann abends und nachts und überlege mir, was muss ich übernehmen unter dem Punkt aus der letzten Vorstandssitzung. Ja, können wir es jetzt zumachen, die Vorstandssitzung? Ja. Also dann schließen wir hiermit die Vorstandssitzung um 21.52 Uhr. Okay, erledigt. Und ich mache das heute auch nachträglich und schicke es dann euch noch rum, auch wenn das manchmal. Du schaust beim Kalender nochmal, also es ist geändert, wenn es nicht ankommt, dann müssen wir nochmal schauen, aber es dauert immer 5 Minuten, bis das aktualisiert wird. Und wir haben auf der Facebook-Seite 2 neue Likes bekommen. Für Facebook? Ja, für Facebook. Also, so, dann danken wir allen Zuhörern und wünschen euch noch einen schönen Abend.